In den schwarzen, kellerigen Gassen stank es kühl, wie es im Sommer immer gestunken hatte. Fast hätte er gewünscht, dass Nentwich ihm jetzt entgegenkäme. Gerne und gut hätte er ihn verdroschen. Und Ash freute sich, dass das Leben manchmal einfache Lösungen bot. Lotteriegewinne sind indessen rar, und daher musste es eben doch bei den Ringkämpfen bleiben. Der Theateragent Oppenheimer besaß weder ein Vorzimmer mit Polstermöbeln noch einen Diener mit Anmeldeblock. Das verstand sich von selbst. Aber der Mensch tauscht ungern das Gute gegen Schlechteres. Und Ash hatte sich irgendwo die Hoffnung bewahrt, einen Betrieb vorzufinden, der immerhin dem der Mittelrheinischen ähneln würde, bloß ins Theatergeschäftliche übersetzt. Na, es war anders. Nachdem er eine schmale, dunkle Treppe zum Halbstock emporgeklommen war, die Tafel von Oppenheimers Agentur gefunden und niemand ihm auf sein Klopfen Antwort gegeben hatte, musste er unangemeldet eintreten. Er kam in eine Stube, in der ein eiserner Waschtisch mit schmutzigem Wasser stand. An der einen Wand hing der große Reklamekalender einer Versicherungsgesellschaft, an der anderen unter Glas und Rahmen eine Gabe der HAPAG, das Schiff Kaiserin Augusta Victoria in bunten Farben, wie es umschwärmt, von kleineren Fahrzeugen den Hafen verlässt und die schäumenden blauen Wogen der Nordsee durchschneidet. Ash nahm sich nicht die Zeit, es eingehend zu betrachten, denn er war zu Geschäftszwecken da. Und weil Zurückhaltung nicht zu seinen Gepflogenheiten gehörte, hielt er es für anständiger, sich zurückzuziehen und Auskunft nach dem Verbleib des Herrn Oppenheimer einzuholen. Da kein Haus war zu ermitteln war, klingelte er an mehreren Türen und erhielt, selber verachtet, verachtungsvolle Auskunft, dass Oppenheimer höchst ungewisse Bürostunden einhalte. »Sie können ja warten, falls Sie nichts Besseres vorhaben.« Also, nun wusste er es. Schön war es nicht, wie einen die Leute da behandelten. Und wenn solche Verachtung zu seinem neuen Beruf gehörte, war das wenig erfreulich. Doch daran ließ sich nichts ändern. Er stand vor dem Haustor, sah die Straße hinab, bis endlich ein verächtlich kleiner, blondhaarig, rosiger Mann auf das Haus lossteuerte und die Stiege hinaufging. Ash folgte ihm. Es war Herr Oppenheimer. Als er ihn über den Zweck seines Besuches aufklärte, sagte Herr Oppenheimer, wegen der Damenringkämpfe werde ich machen. Ja, werde ich machen. Aber sagen Sie mir, was braucht der Gernert Sie dazu? Ja, was brauchte Gernert ihn dazu? Warum war er hier? Wie war er überhaupt hierher gekommen? Jetzt, da er die Stellung bei der Mittelrheinischen aufgegeben hatte, war es ja gar nicht mehr die Dienstreise, mit der er immer gerechnet hatte. Warum also war er eigentlich nach Köln gekommen? Doch nicht etwa, weil Köln näher zum Meere lag? Wenn ein braver Mann nach Amerika auswandert, dann stehen seine Verwandten und Freunde am Kai und winken dem Scheidenden mit ihren Taschentüchern. August, adieu! Die Schiffskapelle spielt muss sie denn zum Städtle hinaus. Und mag man dies angesichts der Regelmäßigkeit der Ausfahrten auch als eine gewisse Scheinheiligkeit von Seiten des Kapellmeisters betrachten, so greift es doch vielen ans Gemüt. Spannt sich dann das Seil zu dem kleinen Schlepper, schwimmt dann der Ozeanriese auf dem dunklen, tragenden Spiegel, dann tönt über das Wasser spärlich und verloren noch immer das blecherne Zirpen lustigerer Weisen, mit denen der besorgte Kapellmeister die Scheidenden aufzuheitern sich bemüht. Dann wird manchem klar, wie Schütter die Menschen über die Erd- und Wasseroberfläche verstreut sind. Und dass es zwischen ihnen nur ganz dünne Fäden gibt, die von dem einen zum anderen hinüberreichen. Was einst Aufgabe war, der Seereisende hat es vergessen. Er glaubt nicht mehr an die Richtigkeit der Addition von Kolonnen. Und wenn ihn sein Weg bei der Kabine des Telegraphisten vorbeiführt und er hört das Ticken der Apparate, so bewundert er wohl die Mechanik. Aber er kann nicht begreifen, dass jener damit Botschaft vom Lande empfängt, Botschaft zum Lande sendet. Und wäre der Seereisende nicht ein nüchterner Mensch, er meinte, dass jener mit dem Weltall spreche. Er liebt die Walfische und die Delfine, die das Schiff umspielen. Wer Liebe sucht, sucht das Meer. Er spricht vielleicht noch von dem Lande, das jenseits des Meeres liegt, aber er meint es nicht. Denn unermesslich denkt er die Fahrt, Hoffnung der einsamen Seele, sich zu öffnen und aufzunehmen, die andere, die im lichten Nebel auftaucht und einströmt in ihn, den Losgelösten, ihn erkennend als das Seiende, Ungeborene und Unsterbliche, das er ist. August, adieu! Adieu, Gertrud! Adieu, August! Wer Liebe sucht, sucht das Meer! Adieu, Gertrud! So dachte Esch sicherlich nicht. Wenn er auch von dem Gedanken besessen blieb, nach Amerika auszuwandern und die Buchhalter der Mittelrheinischen auf das Schiff mitzunehmen. Doch wenn er in das Büro des Herrn Oppenheimer kam, so betrachtete er lange und eindringlich die Kaiserin Augusta Victoria, wie sie die Wellen durchschneidet. Er hatte sein altes Leben wieder aufgenommen, bewohnte sein früheres Zimmer und war oft Mittagsgast bei Mutter Händchen. Sein Fahrrad benützte er eifrig, nur führte ihn sein täglicher Weg nicht mehr zu Stemberg und Co., sondern zu Herrn Oppenheimer. Ja, das Theatergeschäft. In der Beiläufigkeit dieses Betriebes hatte sich Oppenheimer daran gewöhnt, Zufälle ohne viel Nachdenken hinzunehmen und durch die Beharrlichkeit Eschs in eine Art Wehrlosigkeit versetzt, lachte er darüber, dass jeden Morgen ein Mann auf einem Rade angefahren kam, welcher sich fast wie ein Kompagnon gebärdete. Aber er nahm es gerne hin, seitdem er erfahren hatte, dass Esch Geld in die Ringkampfsache bringe, und er steckte auch die Grobheiten ein, mit denen Esch alltäglich die Unordnung im Geschäfte bemängelte. Gemeinsam hatten sie mit dem Besitzer des Alhambra-Theaters über die Pachtung für Juni und Juli verhandelt, und da für Eschs Arbeitseifer ein Feld geschaffen werden musste, wurde er beauftragt, die Anwerbung der Ringerinnen vorzubereiten. Esch, wohlbewandert in Kneipen, Bordellen und Mädchen, war hiezu wie geschaffen. Er durchzog die Lokale und insbesondere bevorzugte er Mädchen fremdklingenden Namens und fremden Volksstammes, da es ja eine internationale Konkurrenz werden sollte. Und bloß die Ungarinnen nahm er aus. Manchmal war es eine ganz lustige Beschäftigung, die Muskeln der Mädchen zu prüfen, und manchmal verführten ihn auch die kräftigen Reize. Dessen ungeachtet freute ihn diese Tätigkeit nicht, und wenn er zu Mutter Händchen bloß in beiläufiger und wegwerfender Weise davon sprach, sprach er wahr. Er konnte eine solche Beschäftigung nicht mehr als seiner würdig betrachten, und er zog es vor, an dem nackten Schreibtisch Oppenheimers zu sitzen oder sich um die Alhambra zu kümmern. Als Esch die Alhambra an einem der nächsten Vormittage besuchte, fand er den Besitzer bei einer Kartenpartie am Schanktisch. Er setzte sich dazu, und sie spielten bis in den späten Nachmittag hinein. Abends fühlte Esch sein Gesicht ausgeleert hölzern, und er war sich darüber klar, dass dieses Leben das gleiche war wie das in den Mannheimer Magazinen zur Streikzeit. Es fehlte bloß noch, dass Korn daherkäme und mit Ilonas Liebe prahlte. Welchen Sinn hatte also seine Kündigung bei der Mittelrheinischen gehabt? Er saß in geschäftiger Müßigkeit hier, verfraß sein Geld und nicht einmal Martin hatte er gerecht. Wenn er in Mannheim geblieben wäre, er hätte ihn wenigstens im Gefängnis besuchen können. Frühmorgens schon begab er sich zu Oppenheimer. Er hatte sich mit Schreibmaterial versorgt und verbrachte nun den ganzen Vormittag mit der Verfertigung eines bissigen Berichtes, in welchem er klarlegte, dass der verdiente Sekretär Geiring einer teuflisch-demagogischen Intrige der mittelrheinischen Reederei und der Mannheimer Polizei zum Opfer gefallen sei. Diesen Artikel trug er schnurstracks in die Redaktion der sozialdemokratischen Volkswacht. Das Haus, in dem die Volkswacht ihren Sitz hatte, war kein Zeitungspalast. Von Marmorvestibülen und Schmiedetoren keine Spur. Durch eine ehemals weiße Tür, die hart klapperte, weil ihr Schloss nicht zusprang, gelangte man in die Redaktion. Hinter einem Tische, der vielleicht einmal mit Tuch bespannt gewesen sein mochte, saß ein Mann in braunem Samtrock. Esch gab ihm das Manuskript. Der Redakteur überflog es eilig, faltete es und legte es in einen Korb neben sich. »Sie haben es ja nicht gelesen«, sagte Esch scharf. »Doch, doch, ich bin im Bilde. Der Mannheimer Streik. Werden sehen, ob wir es verwerten können.« »Ja, aber...« Esch verstand durchaus nicht. »Aber warum haben Sie da nichts getan? Warum lassen Sie Martin, warum lassen Sie Geiring unschuldig im Gefängnis?« »Ach so, alle Achtung vor Ihrem Rechtsbewusstsein.« Der Redakteur sah das Manuskript an, das mit Eschs Namen geziert war. »Herr Esch, Sie meinen also, dass wir das Direktorium dem Mittelrheinischen anstelle Geirings einsperren lassen sollen? Den Bertrand einsperren? Das würde uns noch fehlen.« »Warum?« fragte Esch gereizt. »Ein netter, freundlicher, umgänglicher Herr ist er. Wenn's nach Ihnen ginge und alle Fabrikchefs, die gegen uns sind, wären eingesperrt, so gäbe das höchstens eine Industriekrise. Und für die würden wir uns bedanken, nicht?« »Trotzdem gehört er eingesperrt.« Die Heiterkeit des Redakteurs wurde wieder aufreizend. »Ach, jetzt verstehen wir uns. Sie meinen, weil er ein warmer Bruder ist?« Esch horchte auf. Der Redakteur wurde immer vergnügter. »Das also stört Sie. Na, über diesen Punkt kann ich Sie beruhigen. Er macht es in Italien unten ab. Und überhaupt sperrt man einen solchen Herrn nicht so leicht ein wie einen Sozialdemokraten.« Das war es also. Polstermöbel, Silberdiener, Equipagen und ein warmer Bruder. Und der Nentwich rennt frei herum. Martin aber sitzt. »Lieber Freund und Genosse, daran werden wir beide nichts ändern. Der Streik in Mannheim war urdumm. Also, schönen Dank für Ihren Artikel, lieber Freund und Genosse. Und wenn Sie wieder mal was haben, so bringen Sie es uns rascher als diesmal.« Man näherte sich dem Juni. Esch machte für Oppenheimer die Wege zur Druckerei und zum Plakatinstitut. Es war alles vorbereitet, wirksame Ankündigungen an den Säulen und Planken belehrten die Stadt, dass die stärksten Frauen der verschiedenen Nationen hier zusammentreffen würden, um ihre Kräfte zu messen. Und wer daran zweifelte, konnte an der Liste der Namen die Wahrheit der Behauptung ersehen. Da war Tatjana Leonow. Tatjana Leonow, die russische Meisterin. Maud Ferguson, Siegerin des Championats von New York. Mirzel Oberleitner, Verteidigerin des Wiener Pokals. Irmentraut Kroff. Nicht zu vergessen die deutsche Meisterin Irmentraut Kroff. Esch brachte das Plakat in Mutter Händchens Wirtschaft. Mutter Händchen kam hinter dem Buffet hervor, um sich das Plakat anzuschauen. Als sie die Reihe der Frauennamen entzifferte, war sie von Mitleid und Ekel erfüllt. Sie gönnte diesen Frauenzimmern die Erniedrigung, sich unter den Blicken der widerlichen Männer herumbalgen zu müssen, und sie bemitleidete sie zugleich. Esch, der dies alles zustande gebracht hatte, erschien ihr wie ein Pascha inmitten einer Frauenherde. Und dies dünkte sie nun von einer besonderen Schlechtigkeit zu sein. »Dass Sie sich aber mit diesen Weibern abgeben mögen.« Esch erwiderte mit Martins Worten, dass jeder Mensch dort stehe, wo Gott ihn hingestellt habe, und dass übrigens der Verkehr mit den Ringerinnen nicht seine, sondern Telschers Aufgabe sein werde. Er kümmere sich bloß um das Administrative. Telscher kam nach Köln und ließ die von Esch ausgewählten Damen antreten. Es wurde eine fröhliche Angelegenheit. Telscher kletterte auf die Bühne, um die Regeln des griechisch-römischen Ringkampfes auf der weichen braunen Matte, die dort aufgespannt war, zu demonstrieren. Dann forderte er ein Paar zum Versuche auf, und keines der Mädchen wollte. Sie stießen sich kichernd an, schoben die andere vor, die sich sträubte und in das Rudel zurückdrängte. Gab es einen französischen Namen, so pries er die gallische Kühnheit und bat Frankreichs Stolz auf die Bühne, nicht minder die polnische Gigantin. Kurzum, Er zeigte bereits, mit welch ehrenden und anfeuernden Worten er die Damen dem Publikum vorstellen würde. Manche kamen nun auf die Bühne, während andere kreischend zurückriefen, dass es trotz allem nichts für sie sei und dass sie sich wieder zu bekleiden wünschten, was Telscher mit Ausdrücken des Bedauerns und mit einer komischen Verzweiflung quittierte. Freilich ging es nicht ohne Verstimmungen ab. Als Esch den Namen Ruzhina Ruschka ausrief und Telscher antwortete, »Herauf mit dir, o böhmische Löwin!« da drängte sich eine dicke, weiche Frau, die noch nicht ausgekleidet war, zur Rampe vor. Und mit dem harten, singenden Tonfall ihres Volkes schrie sie, dass man über sie sich nicht wird lustig machen für lumpiges Geld. Ich schon mehr Geld weggeschmissen, weil ich mich nicht lass von Lumpen lustig machen. Als sie sich umwandte und durch die schweigende Gasse der verschreckten Mädchen schritt, fiel ihr Blick auf Esch, der mit seinen Listen an einem Tische saß. Sie sind schlechter Freund, haben mich hergebracht zu Schande. Zu Schande! Dann ging sie weinend hinaus. Indes war Telscher bald wieder Herr der Situation, und bald hatten sie alle die wilde Tschechin vergessen. Sogar Esch dachte nicht mehr an ihre Vorwürfe, wenngleich er zugeben musste, dass er ein schlechter Freund war, aber getrost, er würde die Kerle schon noch dazu bringen, Martin freizugeben. Unter solchen Gedanken ging er heim. Frau Händchen schneuzte behutsam ihre Nase und betrachtete das Resultat in ihrem Taschentuch. Sich zu freuen, weil ein paar arme Frauenzimmer im Trikot sich auf der Bühne herumbalgten. 10-mal besser seien die noch als diese Männer, von denen sie sich alles gefallen lassen. Besser Ringkämpfe als Messer werfen. Frau Händchen betrachtete das Messer in Eschs Faust. Was er gesagt hatte, verstand sie zwar nicht, aber es war ihr unangenehm. Gutes Fleisch, sagte Esch über den Teller gebeugt, und sie erwiderte mit der Würde des Fachmannes. Lendenstück. Lecker. Der Fraß, den Sie dem armen Martin jetzt geben. Fleisch bloß am Sonntag. Und sie setzte mit einer kleinen Freude hinzu, sonst hauptsächlich Rüben. Ja? Soll ich Ihnen noch ein Stück Fleisch bringen? Sie ging in die Küche. Die Tschechin tat Esch leid, sie hatte so weich geweint. Aber auch hier hatte Mutter Händchen wohl recht. Auch die Ruschka wollte es nicht anders. Und als Frau Händchen mit dem Teller zurückkam, tat er ein Übriges. Die wird sich auch noch ihren Messerwerfer suchen, die Tschechin. Nun, Sie können sie ja trösten, wenn sie Ihnen so leid tut. Gehen Sie nur gleich hin zu ihr. Er entgegnete nichts, er hatte gut gegessen. Und so nahm er denn schweigend seine Zeitung, begann den Anzeigenteil zu studieren, der ihm das Wichtigste im Blatte geworden war, seit da selbst die Ringkampfankündigungen sich befanden. Sein Auge blieb auf der Ankündigung einer Weinauktion in St. Goa haften, und er fragte Mutter Händchen, woher sie ihren Wein bezöge. Sie nannte einen Kölner Weinhändler. Also denen werfen Sie das Geld in den Rachen. Warum haben Sie mich nicht schon längst gefragt? Ich behaupte nicht, dass es überall so zugeht wie in der Essigbude meines sauberen Herrn Nentwich. Aber ich könnte wetten, dass Sie kräftig draufzahlen. Er machte ihr den Vorschlag, nach St. Goa zu fahren und für sie Wein zu kaufen. Dann nehmen Sie wohl Ihre Tschechin mit. Der Gedanke erschien ihm nicht unverlockend. Doch er lehnte ihn laut und entrüstet ab. Mutter Händchen möge sich überzeugen und gefährlich selber mitkommen. Sie hätte ja erst kürzlich die Absicht geäußert, einmal wieder die Natur genießen zu wollen. Da ginge es gleich in einem, setzte er gereizt hinzu. Sie nahm die Zeitung, sah zu ihrer Beruhigung, dass die Auktion erst in 2 Wochen stattfinden würde und meinte, dass sie es sich noch überlegen könne. Ja, sie möge es sich überlegen, sagte Esch trocken und stand auf. Er musste in die Alhambra, wo Telscher Probe abhielt. Er nahm den Weg über die Straße, in der die Tschechin in einem Lokal bedienstet war. Aber er trat in sein Rad und fuhr vorbei. Direktor Gernert war jetzt ebenfalls eingelangt und Esch, ob seiner Fachkenntnisse im Speditionswesen hiezu designiert und vom Betätigungsdrang getrieben, kam täglich zum Hafen, um nach dem Fundus zu fragen, der auf dem Rheinweg verfrachtet worden war. Und wenn er den Weg vielleicht auch nur machte, um angesichts der Speditionsschuppen die Reue über seine vorzeitige Kündigung bei der Mittelrheinischen auszukosten, angesichts der Weinlager die Existenz Nentwichs aufs Neue als bittern Stachel im Fleisch spüren zu können. Er sah und erlebte all dies nicht ungern, denn es führte ihm vor Augen, dass sein Opfer neben dem Opfer Martins bestehen konnte. Nun stand Esch beim Schleppboot und überwachte die Ausladung des Fundus. Er sah Teltscher mit dem rosigen Oppenheimer daherkommen, die beiden rückten sozusagen etappenweise vor, denn sie blieben immer wieder stehen, oftmals an den Knöpfen oder am Rockaufschlag sich haltend. Und Ihnen sage ich's, Oppenheimer, das ist kein Geschäft für mich. Sie werden sehen, ich lasse mir die Ilona kommen und ich lasse mir den Kopf abhacken, wenn ich nicht in einem halben Jahr die Nummer in New York bringe. Er knurrte die beiden an, was sie hier suchten, ob sie etwa meinten, dass er noch nie eine Verladearbeit geleitet hätte, ob die Herren ihn vielleicht zu kontrollieren wünschten. Dann fuhren sie alle auf den Kisten sitzend mit dem Wagen in die Stadt zurück. Oppenheimer verabschiedete sich bei der Rheinbrücke. Teltscher und Esch fuhren weiter, um bei Mutter Händchen abzusteigen. Teltscher kletterte als erster vom Wagen. Na und? Und wer soll abladen? Kontrollieren und spionieren, das passt Ihnen. Aber um eine richtige Arbeit, da drücken Sie sich. Ich habe Hunger. Teltscher stieß die Türe zum Lokal auf. Dem Juden war nicht beizukommen. Esch folgte ihm achselzuckend. Einen feinen Gast bringe ich Ihnen da, Mutterhähnchen. Ja, es kommt nie was Besseres nach. Giftig sah er zu Teltscher hin, der Taschenspieler Künste mit Messer und Gabel vollführte und nun ankündigte, er werde Frau Händchen ein Messer aus dem Mieder ziehen. Sie fuhr kreischend zurück. Was zu viel ist, ist zu viel. Mann, Sie sollte mal einsperren. Interessanter Mensch. Teltscher wies mit dem Kinn nach Esch, solcher Art Frau Händchen auffordernd, dass sie sich gleichfalls über den interessanten Menschen lustig mache. Ihr aber saß der Schreck noch in den Gliedern und sie fingerte starr an ihrer Frisur. Esch nahm den Erfolg seiner Rettungsaktion zur Kenntnis und war zufrieden. Ja, den einen, den Nentwich, hatte er laufen lassen. Ein zweites Mal würde so etwas nicht geschehen. Als er später mit Teltscher zur Alhambra ging, war ihm leicht zumute. Er hatte ein neues Wissen bekommen und beinahe tat ihm Teltscher leid. Und auch Bertrand. Und selbst Nentwig. Er hatte bei Gernert nun doch herausgeschunden, dass ihm mit Rücksicht auf seine Mitarbeit ein Gewinnanteil von 100 Mark im Monat garantiert werde. Wovon hätte er denn sonst leben sollen? Aber schon der Eröffnungsabend brachte ihm 7 Mark Anteil ein. Wenn das so weiterging, war seine Einlage nach einem Monat verdoppelt. Frau Händchen war nicht zu bewegen gewesen, der Eröffnungsvorstellung beizuwohnen, und Esch beim Mittagstisch erzählte angeregt von dem gestrigen Erfolg. Als er zu dem Punkt gelangte, man könnte wohl sagen zu dem Höhepunkte, wie Teltscher eines der Trikots aufgeschnitten und nur lose hatte zunähen lassen, sodass es während des Ringens tatsächlich an jener rund gespannten Stelle platzte und wie sich dieses Ereignis allabendlich wiederholen werde, als er darüber noch nachträglich so sehr lachen musste, dass er statt zu reden immerzu mit der Hand winkte, da erhob sich Frau Händchen und sagte, sie habe es nun satt. Es sei unerhört, dass ein Mensch, den sie für anständig gehalten habe und der früher einem anständigen Beruf nachgegangen sei, so weit sinken könne. Sie zog sich in die Küche zurück. Esch, der verdutzt zurückgeblieben war, trocknete sich die vom Lachen noch tränenden Augen. Er betrachtete das Bild des Herrn Händchen über dem Bord, ob es Ähnlichkeit mit Lohberg aufwies. Und als er lange genug hingeblickt hatte, verschwammen tatsächlich die Gesichter des seligen Schenkwirtes und des Mannheimer Zigarrenhändlers. Ja, wo man hinsah, zeigte es sich, dass einer in den anderen verfließt und dass man nicht einmal Totes von Lebendem unterscheiden könne. Keiner ist, was er zu sein glaubt. Man glaubt, dass man ein Kerl ist, der fest auf seinen zwei Beinen steht, der seine 7 Mark Gewinnanteil einstreicht und der sich hinträgt, wohin er will. Und in Wirklichkeit steht man einmal auf diesem Platz und einmal auf jenem. Eine unbändige Sucht überkam ihn, den Beweis zu erbringen, dass es nicht so sei, nicht so sein dürfe. Und wenn er es schon niemandem anderen beweisen konnte, so musste er wenigstens der Frau da drinnen zeigen, dass sie ihn weder mit Herrn Lohberg noch mit Herrn Händchen zu verwechseln habe. Kurzerhand ging er in die Küche hinüber und sagte, dass Frau Händchen am nächsten Freitag die Weinauktion in St. Goa nicht vergessen möge. »Ich habe es schon zusammengestellt. Wir fahren mit der Bahn bis Bacharach, von dort mit dem Schiff bis St. Goa. Dort sind wir um 11 Uhr, kommen noch zur Auktion zurecht. Nachmittags können wir zu Lorelei hinauf.« »Große Pläne, Herr Esch.« »Erst der Anfang, Mutter Händchen. Bis zur nächsten Woche habe ich jedenfalls schon meine 100 M verdient.« Er pfiff vor sich hin und verließ die Küche. Draußen sah er noch die Zeitungen durch, die er mitgebracht hatte, und merkte die Berichte über die Eröffnungsvorstellung mit rotem Bleistift an. Dass er in der Volkswacht keinen Bericht fand, ärgerte ihn. Einen Parteigenossen und Freund, der sich aufgeopfert hatte, im Gefängnis schmachten lassen, ja, das konnten sie, aber nicht einmal zu einem lumpigen Bericht langte es. Auch hier sollte man eigentlich Ordnung machen. In der Pause durch den Saal gehend erschrak er heftig, ja, das Wort vom Stich im Herzen fiel ihm ein, als er Nentwichs ansichtig wurde. Der saß mit 4 anderen Leuten an einem Tische, und eine der Kämpferinnen, einen Bademantel über das Trikot geworfen, war bei ihnen. Der Bademantel klaffte, und Nentwich war damit beschäftigt, durch listige Bewegungen seiner runden Hände den Spalt zu erweitern. Esch ging weggewandten Kopfes vorüber, aber das Mädchen rief ihn an, sodass er sich umdrehen musste. »Hallo, Herr Esch, was machen Sie denn hier?« Esch suchte ihm verständlich zu machen, dass er von Berufswegen hier beschäftigt sei. Endlich begriff Nentwich. »So, Sie sind hier angestellt.« »Guter Posten?« Eschs Selbstbewusstsein erlaubte es nicht, die Frage zu bejahen. Nein, er sei hier nicht angestellt, er sei am Geschäfte beteiligt. So etwas, erstaunte sich Nentwich. »Macht Geschäfte. Gute Geschäftchen. Sichtlich gutes Geschäftchen. Und vergiss, dass es einen guten alten Freund Nentwich gibt, der sich an so etwas stets gerne beteiligt. Wie steht's mit den Weinlieferungen, Esch?« Esch erklärte, dass er mit dem Wirtsbetrieb nichts zu tun habe. Das sei Sache des Saalbesitzers. »Na, trinken Sie doch wenigstens ein Glas.« Und Esch konnte nicht umhin, sein Glas an dem des Nentwich klingen zu lassen, und er musste auch den Begleitern Nentwichs die Hand geben und musste mit ihnen trinken. Er versuchte, sich das Vergehen des Prokuristen wieder zu vergegenwärtigen. Dieser Essigfritze hatte ihm Meuchlings Buchungsfehler vorgeworfen, hatte ihn um Brot und Existenz bringen wollen und wird ihn immer wieder meucheln. Man konnte ihm jedoch kaum mehr böse sein. Aus dem verworrenen Knäuel des Geschehens ragt ein Arm, droht die Faust mit dem Dolche, und entdeckt man dann, dass es der Arm Nentwichs ist, so wird es zu einem dummen und fast schäbigen Zufall. Nein! Nein. Nutzlos ist es, einen Prokuristen der Gerechtigkeit zu beantworten. Es gilt, das Ganze oder zumindest einen Kopf zu treffen. In Esch sagte etwas, wer sich opfert, ist anständig, und er beschloss, Nentwich nicht weiter zu beachten. Er ging. In den Kulissen standen einige Ringerinnen und rochen nach Schweiß. Esch, um sich einen Durchgang zu schaffen, packte sie von rückwärts bei den dicken Armen oder bei den Brüsten und drückte sie sich gegen den Unterleib, sodass einige gierig zu lachen begannen. Dann trat er auf die Bühne und nahm seinen Platz als sogenannter Schriftführer beim Jurytisch ein. Teltscher, die Signalpfeife zwischen den Lippen, lag auf dem Boden und äugte scharf unter die Brücke, in der sich eine der Damen befand, während die andere sich auf ihr wälzte und scheinbar bemüht war, diese Brücke einzudrücken, selbstverständlich bloß scheinbar, denn die untenliegende war die Germanin, zu deren Pflichten es gehörte, sich alsobald mit einem patriotischen Rock aus beschämender Bedrängnis zu befreien. Deutsche Meisterin Irmenkraut Kropf. Thank you. Als Frau Händchen aufstand, dämmerte es kaum. Sie öffnete das Fenster, um nach dem Wetter zu sehen. Der Himmel spannte sich hell und wolkenlos über dem noch grau-dunklen Hofraum, der in unbeweglichem Schweigen ein kleines Viereck zwischen dunklen Mauern vor ihr lag. Dann begann sie sorgsam ihre Toilette und zog das Braunseidene an. Als Esch sie abholte, saß sie mürrisch vor ihrem Kaffee in der Wirtsstube. Mürrisch sagte sie, »Gehen wir.« Nach Koblenz, als die Leute wie üblich ans Coupé-Fenster traten, um die Rheinlandschaft in sich aufzunehmen, wurde auch Frau Händchen angeregt, das Nämliche zu tun. Esch hingegen rührte sich nicht von seinem Platze. Er kannte die Gegend bis zum Überdruss und außerdem hatte er die Absicht gehabt, erst vom Schiffe aus Frau Händchen die Natur vorzuführen. Jetzt ärgerte er sich, dass sie das Vergnügen vorwegnahm und überdies die belehrenden Erklärungen von den Coupé-Genossen einholte. Aber nun waren sie auch schon in Bacharach und eilten vorzeitig zum Anlegeplatz, um das Schiff ja nicht zu versäumen, und es machte ihnen nichts aus, als sie noch eine halbe Stunde zu warten hatten. Und in St. Goa angekommen, tat es ihnen leid, das Schiff verlassen zu müssen, ja, im ersten Augenblick wussten sie nicht einmal mehr, weshalb sie hier ans Land gingen. Der geschäftliche Zweck ihrer Reise war ihnen irgendwie gleichgültig geworden. Und als sie im Auktionslokale erfuhren, dass der Verkauf der gewünschten wohlfeilen Sorten bereits stattgefunden hätte, wurmte es sie nicht. Und fast war es ihnen wie Enthebung von einer Pflicht. Sie aßen Fisch, tranken Wein, und bei der Zigarre bedachte Esch die Notwendigkeit einer Steigerung, ernsthaft überlegend, ob nicht auch Mutter Händchen, die schwer und prächtig dasaß, solche Steigerung erwartete. Er erhob sich und zahlte. Als sie den Wirtshausgarten durchquerten, bemerkte er die Sommergäste. Junge, hübsche Frauen gab es darunter und junge Mädchen. Esch begriff plötzlich nicht, was er mit dieser ältlichen Frau eigentlich vorhatte. Die Mädchen trugen leichte, helle Sommerkleider und das Braunseidene war auf der Straße bald staubig und unansehnlich geworden. Nichtsdestoweniger war ihm dies alles irgendwo recht. Man hatte ja ein Gewissen. Und dachte man an Martin, der im Kerker nach der Sonne schmachtete und der sich für schnöden Undank geopfert hatte, so ging's einem selber eigentlich noch viel zu gut. Und wie er jetzt mit Frau Händchen im Staub der Landstraße wartete, statt mit einem der schönen Mädchen im Grase zu liegen, da war es ihm sogar auch recht, dass diese Frau ihm für das Opfer keinen Dank wissen würde. Wer sich opfert, ist anständig. Na, Mutter Händchen? Ziehen Sie den Rock an. Schön kühl. Aber Sie werden sich erkälten. Sie stiegen langsam und wenn sie verschnaufend Halt machten, begannen sie mählich dessen gewahr zu werden, was um sie herum war. In der Hitze brüchig gewordener weißlicher Lehm des Waldwegs, die Pflanzen, deren fahles Grün in dem trockenen Boden steckte. Als sie die erste Aussichtsbank erreichten, sahen sie das Tal vor sich liegen. Frau Händchen strich das braunseidene Kleid auf der Rückseite sorgsam glatt, auf dass sie durch ihr Gewicht es nicht in Falten drücke. Es war so still, dass man die Stimmen vom Landungsplatz und von den Wirtshäusern in St. Goa herüberhörte und auch den sattdumpfen Ton, mit dem die Fähre an die Brücke anstieß. Esch fragte sich, ob er ihr einen Kuss geben müsse, doch er hatte keine Begierde und er hielt es auch nicht für fein. So saßen sie schweigend. Die Sonne neigte sich gegen Westen und strahlte ihnen ins Gesicht, aber Mutter Händchen empfand nicht die Hitze und nicht das Brennen der gespannten, geröteten und verstaubten Haut. Und fast schien es, als würde das traumhafte, halbwache zu Esch hinübergleiten und ihn umfangen wollen, denn sah er auch die breiter und länger werdenden Bergschatten im Tale als eine kühle Lockung vor sich, er scheute sich dennoch, die Lage zu verändern, und nur zögernd griff er schließlich nach der Weste, die neben ihm lag und die große silberne Uhr enthielt. Es war Zeit zum Zuge, und die Willenlose gehorchte seiner Aufforderung. In dem dunklen Abteil des Personenzuges bettete er ihren Kopf an seine Schulter. Er wusste nicht, ob sie schlief, und sie wusste es wohl selber nicht. Ungeschickt rollte ihr Kopf auf seiner harten Schulter hin und her. Dem Versuch, sie an sich zu ziehen, leistete ihr breiter Körper in dem Fischbeingehäuse steifen Widerstand, und die Hutnadeln auf ihrem wackelnden Kopf bedrohten sein Gesicht. Kurz entschlossen schob er ihren Hut zurück, der mitsamt der Frisur nach hinten rutschend ihr das Aussehen einer Betrunkenen verlieh. Die Seide ihres Kleides roch staubig und erhitzt. Nur manchmal merkte man den feinen Lavendelduft, der noch in den Falten geblieben war. Schließlich nahm er den runden, schweren Kopf in die Hand und drehte ihn zu sich. Sie erwiderte den Kuss mit trockenen, dicken Lippen, etwa wie ein Tier, das seine Rüsselschnauze gegen eine Glasscheibe drückt. Erst als sie im Hausflur standen, fand sie sich in der Welt wieder zurecht. Sie gab Esch einen Stoß vor die Brust und mit noch unsicheren Schritten gewann sie ihren Platz hinter dem Buffet. Dort setzte sie sich nieder und schaute ins Lokal, das wie im Nebel vor ihr lag. Endlich erkannte sie Wrobeck am ersten Tische. »Guten Abend, Herr Wrobeck.« Aber sie sah nicht, dass Esch ihr ins Lokal gefolgt war. Und sie merkte auch nicht, dass er zu den Letzten gehörte, die das Lokal verließen. Als er sie zum Abschied grüßte, sagte sie teilnahmslos, »Gute Nacht, meine Herren.« Dennoch hatte Esch, aus der Wirtschaft tretend, ein sonderbares und fast stolzes Gefühl, Liebhaber Mutter Händchens zu sein. Wenn man eine Frau einmal geküsst hat, folgt alles Übrige unabweislich und unabänderlich. Man kann es verlangsamen, aber man kann ein Naturgesetz nicht aufheben. Darüber wusste Esch Bescheid. Trotzdem war er nicht imstande, sich den Fortgang seines Verhältnisses zu Mutter Händchen vorzustellen, und es war ihm daher angenehm, dass Teltscher ihn am folgenden Mittag in die Wirtschaft begleitete. Das Wiedersehen mit Mutter Händchen war dadurch erleichtert und überhaupt, es war einfacher. Teltscher hatte etwas Neues ausgeheckt. Man müsste eine Negerin auftreiben, das würde den Schlussrunden einen besonderen Reiz verleihen. Er wollte sie Schwarzer Stern von Afrika nennen und die Germanin müsste nach zwei unentschiedenen Runden den Schwarzen Stern schließlich besiegen. Frau Händchen, unser Esch wird uns eine Negerin verschaffen. Eine mehr oder weniger, das spielt bei dem wohl keine Rolle. Natürlich, ein Mann, dem die Damen der zufliegen, mit dem nimmt's keiner auf. Esch schickte einen Blick zu dem Bild des Herrn Händchen. Da war einer, der es mit ihm aufgenommen hatte. »Nun, Herr Esch«, sagte Frau Händchen, »nur zu.« »Die Negerin wartet. Machen Sie sich schleunigst an die Arbeit.« »Ja, das werde er auch«, erwiderte er. Und kaum, dass er gegessen hatte, stand er auf und ließ die etwas verdutzte Frau Händchen in Teltschers Gesellschaft zurück. Er lungerte eine Zeit lang herum. Er hatte nichts zu tun. Er ärgerte sich, dass er sie mit Teltscher allein gelassen hatte, und schließlich trieb es ihn zurück. Die Wirtsstube war leer. Und auch in der Küche fand er niemanden. Teltscher war also fortgegangen. Er zögerte einen Augenblick und dann stieg er leise die Holztreppe hinauf. Ohne anzuklopfen trat er ein. Mutter Händchen saß beim Fenster und stopfte Strümpfe. Als sie seiner ansichtig wurde, stieß sie einen leisen Schrei aus und erstarrte. Er ging geradewegs auf sie zu, drückte sie auf den Stuhl zurück und küsste sie auf den Mund. Sie warf den schweren Körper abwehrend und ausweichend hin und her, gurgelte heiser, »Gehen Sie hinaus!« »Hinaus! Hinaus! Sie haben mir nichts zu suchen!« Schmerzlicher als unter seiner Gewalttätigkeit litt sie unter dem Gedanken, dass er, der von einer Tschechin oder Negerin kam, hier in ihrem Zimmer war, in dem Zimmer, das noch nie ein Mann betreten hatte. Sie kämpfte für das Zimmer. Doch er hielt sie fest. Und schließlich erwiderte sie mit trockenen, dicken Lippen seine Küsse, vielleicht nur, um ihn durch solche Milde zum Gehen zu bewegen. »Sie haben hier nichts zu suchen.« »Wohin?« Hilflos sah sie sich um, sah die Türe zur guten Stube, hatte plötzlich die Hoffnung, dass des Raumes Vornehmheit ihn zu Vernunft und guten Sitten zurückführen werde, und wies mit dem Blick dorthin. Er gab den Weg frei, folgte ihr aber, die Hand auf ihrer Achsel, als führte er einen Gefangenen. Sie trachtete, freizukommen, da torkelten sie ein wenig und gerieten in die Nüsse, so dass sie beinahe hingefallen wären. Die Nüsse zerbrachen ihnen unter den Schuhen, und als, den Vorrat zu schonen, Frau Händchen zurückstrebte und sich dem Alkoven näherte, um dort Halt und festen Fuß zu fassen, gab es für sie einen Augenblick schlafwandlerischer Besinnung. War sie es nicht selber gewesen, die ihn hierher gelockt hatte? Allein dies erbitterte sie nur noch mehr und sie zischte, »Gehen Sie nur zu Ihrer Negerin!« »Gehen Sie nur! Mich werden Sie nicht herumkriegen wie Ihre Weiber!« Sie klammerte sich an der Ecke des Alkovens an, erwischte aber den Vorhang. Die Holzringe an der Vorhangstange klapperten leise, und aus Angst, den guten Vorhang zu beschädigen, ließ sie los, sodass sie nun in die dunkle Nische zu den Ehebetten hingedrängt werden konnte. Und da er ungeschickt an ihren Kleidern riss, und da es jetzt wieder ihre Wäsche war, die in Gefahr gebracht wurde, half sie, wo es ihm nicht gelang, selber nach wie ein Delinquent, der selber dem Henker behilflich ist. Und es erfüllte ihn fast mit Grauen, wie glatt nun alles vonstatten ging und wie Mutter Händchen, da sie auf das Bett kippten, sich sachlich auf den Rücken legte, ihn zu empfangen. Bloß ihr runder Kopf rollte wie in einem steten Verneinen auf der Decke hin und her. Die Wärme ihres geöffneten Körpers fühlend übersteigerte er seine Lust, um die ihre erweckend zu besiegen. Er hielt ihren Kopf zwischen den Händen, umklammerte ihn, als wollte er die Gedanken, die darin erstarrt waren und die ihm nicht gehörten, herauspressen, und sein Mund folgte den unschönen, schweren Flächen der feisten Wangen und der niederen Stirn, die stumpf und unbeweglich blieben, so unbeweglich und stumpf wie die Masse, für die Martin sich opferte und die unerlöst doch blieb. Nun hat sich ihr Mund an seinen Suchenden gepresst wie die Schnauze eines Tieres an eine Glasscheibe, und Esch war voll Wut, dass sie ihre Seele, damit er ihrer nicht habhaft werde, hinter den zusammengebissenen Zähnen gefangen hielt. Und als sie mit rauem Grunzen endlich die Lippen öffnete, da empfand er Seligkeit, wie er sie noch nie bei einem Weibe erfahren hatte, verströmte grenzenlos in ihr. Esch war zum ersten Male inne, dass es nicht auf Lust ankomme, sondern dass es um eine Vereinigung geht, die herausgehoben ist über den zufälligen und traurigen, ja sogar schäbigen Anlass, um ein vereinigtes Verlöschen, das zeitlos selber die Zeit aufhebt und dass die Wiedergeburt des Menschen ruhend ist wie das All, was allein ihm zu eigen ist, die Erlösung. Kommet zu uns, lasset euch retten. Der Erlöser ist nahe, rettet die gefangene Seele. Was bedeutete es schon, Liebhaber Mutter Händchens zu sein? Viele Männer gibt es, welche meinen, dass der Mittelpunkt des Lebens im Dasein einer bestimmten Frau gelegen sei. Esch hatte sich seit jeher von solchen Vorurteilen freizuhalten gewusst. In der Nähe des Neumarkts blieb er vor einer Buchhandlung stehen. Sein Blick fiel auf ein Bild der Freiheitsstatue, golden auf grünes Leinen gepresst, darunter der Titel »Amerika, heute und morgen«. Er hatte in seinem Leben noch nicht viele Bücher gekauft und er wunderte sich selbst, dass er jetzt eintrat. Die Buchhandlung mit ihren glatten Ladentischen und der schönen Ordnung der viereckigen Bücher erinnerte von ferne an ein Zigarrengeschäft. Er wäre gerne länger verweilt, um zu plaudern, aber da niemand ihn beachtete, zahlte er das Buch und hatte ein Paket in der Hand, mit dem er nichts anzufangen wusste. Ein Geschenk für Frau Händchen. Sicherlich würde sie nicht das geringste Interesse dafür aufbringen, und trotzdem war da etwas, das den Kauf auf unerklärliche Weise mit ihr in Zusammenhang brachte. Esch begab sich zum Mittagstisch in die Wirtschaft und trug sein Buch zum Fenster. Hier pflegte er nach Tisch immer seine Zeitung zu lesen. Nun, Herr Esch, Sie haben natürlich Zeit, am helllichten Tag Bücher zu lesen. Ja, rief er erfreut zurück. Ich zeige es Ihnen schon. Sie blätterte ein wenig herum, betrachtete einige Bilder genauer und gab ihm das Buch mit einem »Na schön« einfach zurück. Sie denken wohl, den ganzen Nachmittag mit dem Zeug da herumzusitzen. Ich denke gar nichts. Und er nahm sich vor, allein auszuwandern. Mutterseelen allein. Und trotzdem vermeinte er immer wieder, das amerikanische Werk nicht nur für sich, sondern auch für Mutter Händchen zu studieren. Jeden Tag las er ein Stück. Viel Interesse brachte er den amerikanischen Polizei- und Gerichtseinrichtungen entgegen, die, behauptete das Buch, in den Dienst der demokratischen Freiheit gestellt waren, so dass es für jeden, der ein Buch zu lesen verstand, einsichtig wurde, dass man dort keine Krüppel auf Geheiß lasterhafter Räder einzukerkern pflegte. Esch blätterte um und sonderbar genug, die Fotografie des Ozeanriesen vor der Landungshalle zu New York zeigte Mutter Händchen im braunseidenen, den dünnen rosa Sonnenschirm zwischen den Händen, wie sie an der Reling lehnte, während ringsum aber die Laute der englischen Sprache ertönten. Adieu, Gertrud! Adieu, August! Wer Liebe sucht, sucht das Meer! Adieu, Gertrud! Nach der Vorstellung wartete er auf Telscher. In der milden, regnerischen Luft gingen sie durch die Nacht. Also, Telscher, Sie haben stets von Ihren Amerika-Engagements geflunkert. Jetzt heißt's ernst damit machen. Ach, Sie sind ein Trottel, Ash. Mit dem Material wollen Sie hinüber. Wenn überhaupt, drüben verlangt man sportliche Leistungen. Was aber unser Weiber aufhören ist, wenn diese Kühe wenigstens noch etwas aussehen würden, dann wäre eh etwas zu machen. Allerdings bloß in Mexiko oder Südamerika. Ash war erst nicht im Bilde. Und Telscher ärgerte sich über solche Begriffsstutzigkeit. Nur bei der Fleischnot, was die dort drüben haben? Wenn's mit der Ringerei nicht geht, hat man für die Kühe jedenfalls schon den Stall vorbereitet. Und die Reisespesen und die Provision hat man in der Tasche. Ash wusste, dass dies verteufelt nach Mädchenhandel aussah. Aber er brauchte es nicht zu wissen, denn die Ringkämpfe waren ein legales Geschäft. Und wenn es sich vielleicht etwas anrüchig anließ, was verschlug's? Das Konto einer Polizei, die Unschuldige einkerkert, wurde damit ein wenig ausgeglichen. Seine Entscheidung war getroffen. Und als Telscher ihm beim Abschied zurief, und vergessen Sie nicht, blond. Blond. Und immer wieder blond wird drüben verlangt. Da stand es für ihn fest, dass er blonde Mädchen suchen und bringen werde. Er hatte vorher bloß noch seine alten Rechnungen glattzustellen, dann würden sie mit der ganzen blonden Fracht losfahren, würden von des Ozeanriesen hohem Deck hinunterschauen auf das Gewimmel der kleineren Fahrzeuge, würden der alten Welt ein Valet zurufen, auf Nimmerwiedersehen. Vielleicht werden die blonden Mädchen auf dem Schiffe ein Abschiedslied anstimmen, werden es im Chore singen, und wenn das Schiff an scharf gespanntem Seil gezogen bei den Ufern vorbeigleitet, dann wird am Ufer vielleicht Ilona spazieren gehen und winken, sie selber blond, dennoch aller Gefahr entrückt, und die Wasserfläche wird immer breiter werden. Telscher war der Meinung gewesen, dass man Gernhardt anständigkeitshalber die Teilnahme an dem südamerikanischen Projekt anbieten müsste. Gernhardt aber lehnte mit dem Hinweis auf seine Familie ab, die er im Herbste, sobald er seine neue Pachtung antrete, doch zu sich nehmen wolle. Blieb also der Windbeutel Telscher als alleiniger Associé. Mit dem war freilich kein Staat zu machen, aber man durfte die Sache nicht hinzögern. Ash begann sofort mit der Anwerbearbeit und machte sich auf die Suche nach exportfähigen Ringerinnen. Vielleicht ließ sich bei dieser Gelegenheit wirklich noch die fehlende Negerin auftreiben, das wäre natürlich ein Extraspaß gewesen. Er durchzog wieder die Kneipen und Bordelle, und wenn er da selbst manchmal so etwas wie ein schlechtes Gewissen verspürte, so war es bloß, weil Frau Händchen, käme sie ihm je darauf, doch nie glauben würde, dass er sich aus Geschäftsrücksichten zu derartigem hergegeben habe. Sozusagen als Nachweis seiner erotischen Uninteressiertheit, gewissermaßen als moralisches, wenn auch unsinniges Alibi, erstreckte er diese geschäftlichen Streifungen bis auf die Lokale der gleichgeschlechtlichen Liebe, Lokale, denen er bisher fast zaghaft aus dem Wege gegangen war. Und da der Mensch in gewagten Lebenssituationen der Selbstbeherrschung bedarf, haute Esch den Herrchen nicht die geschminkte Fresse ein, wenn sie ihn ansprachen. Im Gegenteil, er war liebenswürdig, bot ihnen süßen Likör an, erkundigte sich nach ihrem Wohlergehen und wurden sie zutraulich auch nach ihren Einnahmequellen und nach den zahlenden Onkeln. Zwar wunderte er sich manchmal, weshalb er sich dieses Geschwätz anhörte, horchte aber auf, wenn der Name des Präsidenten Bertrand fiel. Dann wurde das konturige, zart schraffierte Bild, das er von der Gestalt dieses vornehmen Mannes kaum erfassbar, dennoch überlebensgroß mit sich herumtrug, langsam farberfüllter, erhielt eine merkwürdige, zarte Farbigkeit und wurde gleichzeitig ein wenig kleiner, da es sich nun verschärfte und verdichtete. Auf einer Motorjacht fahre jener den Rhein entlang, er habe die schönsten Matrosen. Alles sei weiß und himmelblau auf diesem Traumschiff. Einst sei er nach Köln gekommen und der kleine Harry hat das Glück gehabt, ihm in die Arme zu laufen. Bis Antwerpen fuhren sie mit der Zauberjacht und in Ostende lebten sie wie Götter. Aber sonst gibt er sich mit unser Einst nicht ab. Sein Schloss steht in einem großen Park bei Badenweiler. Rehe äsen auf den Wiesen und die seltensten Blumen senden ihre Düfte aus. Dort wohnt er, wenn er nicht in fernsten Landen weilt. Niemand hat Zutritt und seine Freunde sind Engländer und Indier von unbeschreiblichem Reichtum. Er besitzt ein Automobil und das ist so groß, dass er es zur Nachtruhe benutzen kann. Er ist reicher als der Kaiser. Beinahe vergaß Esch seine Anwerbungen. So sehr war er von dem Wunsch besessen, Harry Köhler zu finden. Und als ihm dies gelang, hatte er Herzklopfen und benahm sich so respektvoll, als wüsste er nicht, dass der kleine Bursche kaum etwas anderes war als ein Strichjunge. Ja, auf eine Yacht kann ich Sie nicht einladen. Wie belieben Sie zu meinen, war die etwas misstrauische, dennoch sehr sanfte Antwort. Alfons, der dicke, blonde Musiker, der ohne Rock im bunten Seidenhemd am Tische saß und dessen Fettwülste wie Weiberbrüste unter dem Hemd lagen, lachte mit weißen Zähnen. Er meint schon das Richtige, Harry. Sie wollen hoffentlich niemand beleidigen. Bewahre, lenkte Esch ein, wo werde er denn? Es tue ihm bloß leid, weil er wisse, dass Herr Harry Feineres gewöhnt sei. Harry, schwach und resigniert lächelnd, winkte müde mit der Hand. Vorbei. Kränk dich nicht, Kleiner. Sind so viele da, die dich trösten wollen. Harry schüttelte den Kopf in weicher Traurigkeit. Man liebt bloß einmal im Leben. Alfons schob ihm das Doppelglas Likör hin. Armer Kerl. Seit jener Geschichte führt er solche Reden. Er hat ihn total verdorben. Wer? Nun er, der große Gott, der weiße Engel. Halt den Mund, oder ich kratze dir die Augen aus. Esch, dem der kleine Leid tat, herrschte Alfons an, lass ihn in Ruhe. Harry brach plötzlich in hysterisches Weinen aus. Ich lebe ja nicht mehr, ich lebe nicht mehr. Hoffnungslos. Wir wollen diesen Bertrand erschießen. Das wirst du nicht tun. Warum nicht? So ein Schwein muss abgestochen werden. Er ist kein Schwein, flehte Harry. Er ist das Edelste, das Beste, das Schönste auf Erden. Hoffnungslos, sagte Alfons wehmütig und trank seinen Likör aus. Wir gehen. Wo wohnst du? Willenlos geworden, gehorchte der Knabe und nannte die Adresse. Auf der Straße nahm Esch seinen Arm, als ginge er mit einem Mädchen, und schutzgebend, schutzempfangend, waren beide fast glücklich. Der Wind strich leise vom Rhein herauf. Vor seiner Türe schmiegte sich Harry an Esch. Und es schien, als ob er sein Gesicht dem Manne zum Kuss bieten wolle. Esch schob ihn in die Türe. Doch Harry schlüpfte nochmals heraus. Du wirst ihm nichts tun? Und ehe Esch sich dessen versah, hatte ihn der Junge umfasst, ungeschickt seinen Ärmel geküsst und war ins Haus verschwunden. Musik Der Besuch der Ringkämpfe ließ merklich nach und es musste etwas für die Propaganda geschehen. Ohne die anderen zu fragen, entschloss sich Esch auf eigene Faust, bei der Volkswacht einen Bericht über die Kämpfe zu reklamieren. Doch vor der verschmutzt weißen Türe der Redaktion entdeckte er mit aller Deutlichkeit, dass ihn wieder einmal irgendetwas anderes hergeführt hatte. Noch beim Eintreten grübelte er darüber nach. Und erst als der Redakteur in höchst kränkender Weise sich seiner nicht mehr entsann, erst als die Streikgeschichte herhalten musste, um solch schlechtem Gedächtnis nachzuhelfen, erst da ging es Esch auf, dass es sich ihm um Martin handelte. Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie. Ach, der Streik. Der Redakteur versuchte mit einer Geste das Ereignis zu bagatellisieren. Er ist ja längst vorbei. Freilich, antwortete Esch gereizt. Aber Geiring ist noch in Haft. Nun und? Er hat eben seine 3 Monate. Da muss endlich etwas geschehen. Ich kenne die Burschen, mit denen ihr sauberer Herr Bertrand sich abgibt. Die sind in Köln, nicht in Italien. Die kennen wir schon etliche Jahre, lieber Freund und Genosse. Oder ist dies die Neuigkeit, die Sie uns bringen wollen? Auf Eschs Wangen zeigten sich rote Flecken der Erregung, verebbten in der bräunlichen Haut. Den warmen Bruder drum, den schützen Sie also. Der andere darf dafür im Kerker schmachten. Angeekelt verzog er den Mund und zeigte sein Pferdegebiss. Sichtlich ein Narr, dachte der Redakteur, und darum antwortete er ruhig, hören Sie. Es ist doch zeitungstechnisch nicht möglich, dass wir das noch als Neuigkeit veröffentlichen, was Sie uns Wochen und Monate zu spät herbringen. So etwas. Esch sprang auf. Sie werden von mir schon noch Neuigkeiten erfahren. Er schmetterte die weißschmutzige Türe, die nicht ins Schloss fallen wollte, sondern einige Male klappte, hinter sich zu. Auf der Straße hielt er verdutzt an. Warum hatte er sich in dieser Weise aufgeführt? Konnte er es denn ändern, dass diese Sozialisten Schweine waren? Festzuhalten war, dass der Redakteur sich wie ein Schwein benommen hatte. Erstens überhaupt und zweitens, weil er diesen Präsidenten Bertrand mit allen Mitteln einer feilen Presse, ja, einer feilen Presse zu schützen suchte. Und dieser Herr Präsident war erst recht ein Schwein, trotzdem es der Kleine nicht wahrhaben wollte und man diesem Schweinepräsidenten nichts tun durfte. Hingegen war das, was der Kleine über die Liebe geredet hatte, wieder richtig. Nichts ist eindeutig. Nichts ist eindeutig. Höchstens das eine war klar hervorgegangen. Frau Hennchen konnte ihren Mann nicht geliebt haben. Sie war zu der Ehe mit diesem Schwein gezwungen worden. Und da Esch solcher Art mit großem Hass der Welt umhergedachte und der Schweine, die man abzustechen hätte, wie es Schweinen gebührt, hasste er immer deutlicher den Präsidenten Bertrand, hasste ihn ob seiner Laster und seiner Verbrechen. Er versuchte, sich ihn vorzustellen, wie er in seiner Üppigkeit eine dicke Zigarre in der Hand auf Polstermöbeln an der Tafel des Schlosses sitzt und wenn das vornehme Bild schließlich wie aus Tabaknebel hervortauchte, so glich es dem eines geckenhaften Schneidermeisters sehr ähnlich dem Porträt des Herrn Hähnchen, das über dem Bord in der Wirtschaft hing. Er verbrachte den Nachmittag unter geilen Gedanken an die sachlichen Liebesriten Mutter Hähnchens. Esch sah den Alkoven vor sich, sah sie im Bette dort liegen, dass er zu ihr gleiten würde, dass sie unter der Berührung seiner Haut und seiner Erregung aufzucken wird. Seine Knie waren schwach geworden, so sehr hatte ihn die Gier gepackt, das starre Miedergehäuse zu sprengen, in dem die Frau steckte. Die Fischbeinstäbe sollten knacken in dem wilden Kampf, der sich dabei entspinnen müsste. Mit ausgeleertem Gesicht schlackste er in die Stadt zurück. Seine Hand ließ er an den Stäben des Brückengitters entlang streifen. Das Haus war dunkel. Mutter Hähnchen, einen Leuchter in der Hand, erwartete ihn oben an der Treppe. Er blies den Lichtstumpen einfach aus und umfasste sie. Doch sie hatte das Mieder bereits abgelegt und sie wehrte sich auch nicht. Vielmehr gab sie ihm einen zärtlichen Kuss. Und obgleich ihn diese Begrüßung höchlich überraschte und obgleich es vielleicht nicht minder neu war als jenes Aufzucken, das er ungeduldig erwartete. Und wie der ersehnte Augenblick nun eintrat, wie das beglückende Zucken durch ihren Körper ging, wurde es für Esch zu einem wütenden Schmerz, dass die Haut des Herrn Händchen und dessen Körper, den er sich in dieser Lage lieber gar nicht vorstellen wollte, sie in gleicher Weise aufzucken gemacht hatte. Das Gespenst, das er eben erst gebannt wähnte, war wieder auferstanden, höhnischer, unbesiegbarer denn je, und es zu besiegen warf er sich über sie und schlug sein Pferdegebiss in ihre fleischige Achsel. Es musste sie schmerzen, indes sie duldete schweigend, allerdings mit einem Gesicht, als bisse sie selber in eine Zitrone. Und da er nun ermattet von ihr abließ, da legte sie ihren schweren, ungelenken Arm wie in Dankbarkeit, doch auch wie einen Schraubstock so fest um ihn, dass er kaum Atem fand und zornig sich frei zu machen suchte. Sie aber ließ nicht locker und sprach, es war das erste Mal, dass sie in diesem Alkoven zu ihm sprach, mit ihrer gewohnten geschäftlichen Stimme, in der er wäre er feinfühliger gewesen, doch etwas wie Angst gehört hätte. Warum bist du so spät gekommen? Warum? Weil ich wieder um ein Jahr älter geworden bin? Esch war von ihrem ungewohnten Sprechen so betroffen, dass er den Sinn der Worte nicht erfasste, ja, nicht einmal zu erfassen versuchte. Ich habe es satt, nächste Woche fahre ich ins Badische. Warum? Ist dort auch so ein Mädchen? Ja, so eine Art Mädchen ist das schon. Frau Händchen war empört, dass er sich auch noch über sie lustig machte. Ihr Misstrauen bekam neue Nahrung. Wer ist es? Geheimnis. Sie schwieg beleidigt und duldete seine neue Zärtlichkeit. Wozu brauchst du eine andere? Er antwortete nichts, denn plötzlich erregte und beglückte es ihn, dass sie nunmehr zu reden begann, sie, die bisher nur stumm und mit rollendem Kopfe in seinen Armen gelegen hatte, so unveränderlich stumm, dass ihm diese Stummheit stets wie eine Erbschaft aus Herrn Händchens Zeit gewesen war. Und schmerzhaft kam ihm Harry in den Sinn. Er sprach es aus. Man liebt nur einmal. Ja. Und da Frau Händchen einfach Ja sagte, als ob sie damit andeuten wollte, dass er es war, den sie liebte, da war es klar, wie sie log. Gab vor, sich vor Männern zu ekeln und saß trinkend mit ihnen am Tisch und ließ sich feiern. Gab jetzt vor, ihn allein zu lieben und war doch voller Sachlichkeit. Wie sieht sie aus? Wer? Nun, das badische Mädchen. Ja. Wie sah Bertrand aus? Und schärfer als je erkannte er, dass er Bertrand nur im Bilde Händchens sich vorzustellen vermochte. Das Bild muss weg. Welches Bild? Das da drunten. Das über dem Eiffelturm. Das hat noch niemand gestört. Eben deshalb. Und überhaupt, Schluss muss gemacht werden. Schluss mit was? Wir fahren nach Amerika. Ja. Ich weiß. Da gibt's nichts zu seufzen. Man muss sich von der alten Welt lösen, um selber erlöst zu werden. Was soll mit der Wirtschaft werden? Werden wir sie verkaufen? Man muss Opfer bringen. Sicherlich sogar. Denn ohne Opfer keine Erlösung. Wenn wir wegreisen, werden wir heiraten müssen. Ich bin zu alt für dich, um zu heiraten. Esch, auf der Bettkante sitzend, zeichnete eine 37 auf das Deckbett. Er betrachtete ihre schweren, unbewegten Züge. Und plötzlich hätte er sie gerne noch viel älter gesehen. Würde sie knall und fall jung werden, im Flitterkleid der Jugend daliegen, Essig wär's mit dem Opfer. Und das Opfer musste sein. Musste mit der Hingabe an die Alternde immer größer wachsen, damit Ordnung in die Welt komme und Ilona vor den Messern geschützt werde, damit der Stand der Unschuld allem Lebendigen wieder geschenkt werde, damit keine Seele mehr im Kerker zu schmachten hätte. Nun, man konnte sich darauf verlassen, Mutter Händchen würde schon alt und hässlich werden. Wie ein ebener, unendlicher, glatter Korridor erschien ihm die Welt, und er sagte sinnend, das Lokal sollte man mit braunem Linoleum bespannen. Linoleum, das wäre schön. Er klopfte die Decke zurecht und sorgsam zog er sie auch über Mutter Händchens Schulter. Hierauf griff er nach dem messingnen Löschhütchen, das an dem Leuchter hing und das auch Herr Händchen bei ähnlichen Gelegenheiten benützt hatte, und stülpte es über die flackernde Kerze. Drittes Kapitel. Auf dem Weg ins Badische liegt Mannheim. Und Esch erinnerte sich, dass es Freundespflichten gab. Etwas hatte ihn ja schon längst bedrückt, und das wusste er jetzt. In einem so stark abflauenden Geschäft darf man die Einlage seiner Freunde nicht belassen. dass sie bisher mehr als 50% Verdienst buchen konnten, war ja gut und schön. Jetzt aber hieß es, den Verdienst in Sicherheit bringen. Raus aus dem Geschäft. Am Abend öffnete Esch die Türe zur Direktionskanzlei, sperrte sie grinsend hinter sich ab, steckte den Schlüssel in die Hosentasche. Und grinsend präsentierte er dem Gefangenen Gernert eine saubere Gewinstabrechnung. Gewinstabrechnung für die Einlage des Herrn Fritz Lohberg und des Fräulein Erna Korn. Dartuend, dass die beiden genannten zu ihrer Kapitalseinlage per Mark 2000 einen Gewinn per Mark 1123 Summe Mark 3123 zu bekommen hätten. In Vollmachtsnamen quittiert August Esch, Manu Propia. Gernert schrie Zeter und Mordio. Sie stritten eine Weile hin und her, und unter vielem Gejammer bequemte sich Gernert endlich, die Hälfte der geforderten Summe für Lohberg und Erna an Esch auszubezahlen, während die zweite Hälfte im Unternehmen stehen bleiben und an etwaigen weiteren Verdiensten noch Nutznießen sollte. Für sich selbst jedoch konnte Esch außer einem Reisebetrag von 50 Mark nichts herausschlagen. Vielleicht war er zu nachgiebig gewesen. Immerhin, es genügte für die Reise. Frau Händchen war im Braunseidenen zum Bahnhof gekommen, und sie lugte vorsichtig umher, ob kein Bekannter da sei, der sie etwa ins Gerede bringen würde. Denn trotz der frühen Stunde wimmelte es von Menschen. Mit dem gleichen Zug waren Mutter Händchen und er damals nach Bacharach gefahren. Damals hatte es begonnen. Vielleicht wird es heute enden. Wenn du mir untreu bist, wirst du schon sehen. Ich bringe dich um. Es war wie ein Versprechen und eine erlösende Hoffnung. Trotzdem zwang er sich zu lachen. Esch wartete ungeduldig auf das Abfahrtszeichen. Keinesfalls durfte er verraten, dass er zu Bertrand fahre. Und wie er sie an ihrem dicken Oberarm hielt, hatte er Lust, sie zu küssen. Sie stieß ihn zurück. Hör mal! Hier vor allen Leuten? Aber da musste er einsteigen. Er hatte eigentlich die Absicht gehabt, direkt nach Badenweiler zu reisen. Und erst angesichts der Stationstafel von St. Goa entschloss er sich endgültig, noch heute in Mannheim Station zu machen. Ja, und von Mannheim aus würde er ihr sogar schreiben. Das wird sie beruhigen. Und Esch lächelte zärtlich, als er daran dachte, dass sie ihn töten wollte. Eigentlich könnte man es darauf ankommen lassen. Der Satz, man spielt nicht mit Menschenleben, fiel ihm ein und verflocht sich in den Rhythmus der rollenden Räder. Er sah Mutter Händchen einen zärtlichen Revolver heben, und dann hörte er wieder Harry sagen, du wirst ihm nichts tun. Nun reihten sich auch Lohberg und Ilona und Fräulein Erna und Balthasar Korn vor ihm auf, und er wunderte sich, dass er sie so lange nicht gesehen hatte. Vielleicht waren sie in der Zwischenzeit gar nicht am Leben gewesen. Ein Coupé dritter Klasse ist wie eine Kerkerzelle. Und auf der Bühne links oben, dort wo der Mensch sonst eine Zahnlücke besitzt, hatte sich eine graue Kulisse vorgeschoben. Eine Kulisse aus Pappe, hinter der nichts steckt als die grauen, verstaubten Bühnenmauern. Aber auf der Kulisse war das Wort Gefängnis zu lesen. Und obwohl man wusste, dass nichts dahinter ist, wusste man doch, dass in dem Kerker einer steckt, den es gar nicht gibt. Und der dennoch die Hauptperson ist. Jetzt, da er sich Mannheim näherte, kam ihm in den Sinn, dass Erna sicherlich mit dem keuschen Josef schlafe. Eigentlich war es keine Frage, es war so selbstverständlich, dass man darüber gar nicht nachzudenken brauchte, so selbstverständlich wie die Nase, die einer im Gesicht trägt, oder die Füße, mit denen er geht. Nichts und niemand hätte Esch von solcher Meinung abbringen können. Was denn anderes sollten die beiden miteinander treiben? Trotzdem irrte er sich. Loberg ging mit Fräulein Erna Korn bloß spazieren, trank Kaffee mit ihr und betrachtete es als eine Zeit der Läuterung und der Buße, die erst ihr Ende finden sollte, wenn ihm ein Zeichen von oben, sozusagen das Zeichen der wahren erlösenden Gnade, gegeben werden würde. All dieser Verhältnisse unkundig hatte Esch auf einen freudig feierlichen Empfang gerechnet. Stattdessen aber erschrak Fräulein Erna, als er im Türrahmen auftauchte. »Ach«, sagte sie rasch gefasst, »das wäre schön, dass sich der Herr Esch auch wieder einmal sehen ließe. Ach, nicht einmal der Mühe wert sei es ihm gewesen, eine Karte zu schreiben.« Und dann sagte sie, »ja, wes Brot ich ess, des Lied ich sing« und allerlei Spitzes, so dass Esch es nicht einmal gelang, den Vorraum zu betreten. Korn jedoch, der die Stimmen gehört hatte, kam nun in Hemdärmeln aus der Wohnstube. Und da er von rauerer Gemütsart als seine Schwester war und während der 2 Monate niemals an Esch gedacht hatte, schüttelte er dem Gast unter herzlichen Ausrufen die Hand und lud ihn ein, nur gleich wieder in sein Zimmer hineinzuspazieren, das nur auf ihn gewartet hätte. Solche Herzlichkeit tut einem Menschen, der missmutig gewesen ist, gut, und Esch schickte sich an, seine Habseligkeiten in sein Zimmer zu tragen, das bloß auf ihn gewartet hatte, als Fräulein Erna ihn zurückhielt und halb zum Bruder gewendet sagte, sie wisse nicht, ob dies angehen werde. Na, da brauste Korn aber auf. Warum soll es jetzt wieder nicht gehen? Wenn ich sage, es geht, so geht's. Sie zischte den Bruder an, dass er sie, die vor einer ehrsamen Heirat stünde, nicht zwingen könne, mit einem fremden Manne unter demselben Dach zu schlafen. Sie müsse sich in diesem Hause ohnehin genug Schande gefallen lassen, und wenn ihr Künftiger nicht so ein hochherziger Mensch wäre, so dürfte sie ihm nachlaufen. Ah, papalapap, heute goschen. Der Esch bleibt da. Esch aber vergaß über die Andeutungen des Fräulein Erna alles Übrige und er rief, so eine Überraschung. Herzlichen Glückwunsch, Fräulein Erna. Wer ist denn der Glückliche? Da konnte Fräulein Erna natürlich nicht anders als die Glückwünsche annehmen und sagen, dass sie mit Herrn Loberg fast einig geworden sei. Ja, und übrigens werde ihr Bräutigam auch gleich hier sein. Und wie sie nun von Loberg sprachen, hatte Korn die großartige Idee, Esch in eine dunkle Ecke zu stellen, damit der ahnungslose Herr Bräutigam entsetzt auffahre, wenn Esch sich plötzlich ins Gespräch mischen würde wie ein Geist. Als die Klingel im Vorraum ertönte und Erna öffnen ging, begab sich Esch gefügig in den dunklen Winkel. Korn, der beim Tische geblieben war, machte ihm herrische Zeichen, sich noch mehr in die Ecke zu drücken, und wenn er sich bloß immer weiter und weiter in seinen Winkel zurückgezogen hätte, so wäre er ein erlöster und erhabener Eremit geworden, abgeschlossen gegen die Welt in seiner Zelle, Geist er über dem Tische der Fleischgebundenen. Freilich konnte dies nicht lange dauern. Denn solche Erwägungen werden nur dann angestellt, wenn die Zeit nicht ausreicht, um sie zu Ende zu denken oder gar sie zu verwirklichen. Und auch Esch hatte diese Gedanken bereits wieder vergessen, als Loberg programmgemäß hereinkam und derart überrascht war, dass er sich über des Gastes Anwesenheit sogar freute. Gewiss gehörte Esch nicht ganz zu ihnen, so wenig Ilona zu ihnen gehörte, aber als sie jetzt um den Tisch herum saßen, waren sie wie eine Familie und fragten einander nach vielen Dingen. Und da diese Fragen bald bei den Angelegenheiten des Wohlstandes angelangt waren, zog Esch stolz Brieftasche und Börse heraus und zählte 1561 Mark und 50 Pfennige auf den Tisch. Fräulein Erna griff freudig danach, denn sie hielt es für ihre Einlage samt Gewinn. Doch wie Esch sie aufklärte, dass sie zwar so viel zu bekommen hätte, dass sie aber diese Summe vorderhand mit Loberg zu teilen habe, weil die andere Hälfte stehen geblieben sei, da schrie sie auf, dass sie ja nun einen Schaden statt eines Nutzens habe, bitte. Sie holte einen Zettel und einen Bleistift. 219 Mark und 25 Pfennige habe sie draufgezahlt, da stehe es schwarz auf weiß. Und keifend hielt sie den Zettel unter Eschs betrübte Nase. Korn, der bisher unbeteiligt geblieben war, äußerte bloß, dass der Telscher, der Jud, eben ein Gauner sei. »Nun, dann möge er eben die Anzeige machen«, erwiderte Esch. »Jeder Gauner gehöre angezeigt, anstatt dass man Unschuldige einsperren lässt.« »Den Juden lassen sie einsperren.« Das war nun allerdings eine merkwürdige Lösung. Und ob zwar Ash sie eben selber vorgeschlagen hatte, es gelüstete ihn zu erwidern, dass dies nur eine schäbige Teillösung wäre angesichts einer besseren, radikaleren, sozusagen geistigen Lösung, deren Nähe er bereits fühlte. Aber weil es die anderen nichts anging, begann er zu schreien, das also sei der Dank und überhaupt tue es ihm leid, mit dem Gelde hergekommen zu sein, da er nun so empfangen werde, und im Übrigen werde er wegen des Restes an Gernot schreiben. Das könne er halten, wie er wolle, sagte Fräulein Erna mit spitzer Stimme. Und da verlangte Ash Tinte und Papier und zog sich auf sein Zimmer zurück, ohne die Anwesenden weiter zu beachten. In seinem Zimmer lief er mit langen Schritten auf und nieder, wie er es in der Erregung zu tun pflegte. Im Vorraum war es still, Lohberg war gegangen. Und Ash setzte sich hin, schrieb mit seiner reinlichen Buchhalterschrift: Herrn Alfred Gernot, Theaterdirektor, derzeit Köln, Alhambra-Theater. Ich ersuche um Überweisung meines Guthabens per Mark 780,75 unter gleichzeitiger Legung einer definitiven Abrechnung. Hochachtungsvoll. Mit dem Zettel in der einen Hand, Tintenfass und Feder in der anderen, ging er schnurstracks in Ernas Stube hinüber. Erna in Filzpantoffeln herumschlapfend schlug eben ihr Bett auf. Und Ash staunte, dass sie ihre Schuhe so rasch hatte wechseln können. Was wollen Sie mit dem Wisch? Unterschreiben. Er nahm ihre Hand, um ihr zu zeigen, wo sie zu unterschreiben hatte. Er umschloss die Hand fester, geradezu unsanft ging er mit ihr um, und da geschah es zum zweiten Mal, dass Fräulein Erna stumm und wehrlos wurde. Erst merkte er es nicht, führte bloß ihre Hand zur Unterschrift, jedoch da traf ihn von unten herauf ihr schräger Eidechsenblick wie eine Aufforderung. Und als er sie umfasste, schmiegte sie die Wange an seine Brust. Dass sie's tat, machte ihm kein Kopfzerbrechen. Die Dinge hatten sich eben geklärt. Für Erna gab's einen Freier und er selbst, er wird mit Mutter Händchen nach Amerika verschwinden. Da sagte sie plötzlich, »Psst!« »Still!« Draußen hatte die Flurtüre geknarrt. Und Ash begriff, dass Ilona gekommen war. Sie standen regungslos. Wie aber die Schritte draußen verklungen waren und die Tür zur Wohnstube, hinter der Korns Zimmer lag, ins Schloss fiel, fielen auch sie sich in die Arme. Ach Gott und Herr, wie groß und schwer sind mein begangene Sünden. Da ist niemand, der helfen kann, in dieser Welt zu finden. Herr Gott Zebaoth, rett, o rett uns vor dem Tod. Kommet zu uns, lasset euch retten, der Erlöser ist nahe. Die Augen öffnend, erkannte er sein altes Zimmer. Helle Vormittagssonne schaute durch die Gardinen und es durchfuhr ihn wie ein Lanzenstich, musste er nicht in sein Speditionsmagazin? Dann erinnerte er sich, dass er mit der Mittelrheinischen nichts mehr zu tun hatte. Und es war wie Ferien und Freiheit. Niemand konnte ihn mehr zum Gerichte wecken. Er blieb im Bett liegen, obwohl es ihm keinen Spaß mehr machte, aber er konnte liegen bleiben, solange es ihm behagte. Auch war es sehr wahrscheinlich, dass Mutter Händchen ihn nun umbringen würde, denn sie wird ja doch nie begreifen, dass er ihr treu geblieben war. Sie wird ihn umbringen wollen, und dies war gleichfalls voll guter und freier Zuversicht. Wer vor dem Tode steht, ist frei. Und wer zur Freiheit erlöst ist, hat den Tod auf sich genommen. Ist's gestattet, dem gnädigen Herrn den Kaffee zu bringen? Nein, rief Ash. Ich bin gleich da. Sprang aus dem Bett, war im Hui angekleidet, hatte seinen Kaffee getrunken und war auch schon an der Trambahnhaltestelle, selber überrascht von der Eile, mit der alles vor sich gegangen war. Erst als der Wagen, der zur Strafanstalt hinausfuhr, auf sich warten ließ, überlegte er, ob bloß der Gedanke an den Gefängnisbesuch ihn so rasch aus dem Bett gejagt hatte oder ob vielleicht Ernas Stimme Schuld daran trug. Schön war die Stimme ja nicht, gar wenn sie so zeterte wie gestern Abend. Im Gefängnis erfuhr er, dass bloß dreimal wöchentlich Besuchstag sei. Er müsse morgen neuerlich vorsprechen. Esch überlegte. Was tun? Unverzüglich nach Badenweiler weiterreisen? Na schön. Galgenfrist. Und das Wort Galgenfrist wollte ihn nicht verlassen. Wohnte in seinem Ohr. Und gab ihm sogar eine wohltuende, stolze Kameradschaftlichkeit mit einem so mächtigen Manne, wie es der Präsident Bertrand war. Denn die Galgenfrist war nun sowohl diesem als ihm selber geschenkt. Nein, er konnte nicht wegfahren, in die Dunkelheit fahren, ohne Martin vorher gesehen zu haben. Und es wäre auch lächerlich, ja geradezu unwürdig wäre es gewesen, hätte dieser Mannheimer Aufenthalt bloß der Nacht mit Erna gegolten. Wenn man eine große Reise tut, lässt man nichts ungeordnet zurück. Vielmehr hieß es noch, Gruß zu wechseln und Abschied zu nehmen. So fuhr er denn vor allem zum Hafen, um seine Bekannten in den Magazinen und in der Kantine aufzusuchen. Er fühlte sich beinahe wie ein Verwandter, der aus amerikanischer Ferne zu seinen Lieben heimkehrt und dem nun ein wenig bangt, dass man ihn, dem der Bart gewachsen ist, nicht mehr erkenne. In der Kantine gab es eine Enttäuschung. Sein Blick suchte Korn und Korn fehlte. So trank er bloß einen Schnaps mit den Polizisten und dann ging er den gewohnten Weg, der kaum mehr gewohnt, der noch vertrauter als je vor ihm sich breitete, bis zu einer Straßenecke, an der das Zigarrengeschäft lag, erwartungsvoll ihm entgegenblickte, als hätte Lohberg schon mit großer Sehnsucht seiner geharrt, um mit ihm zu plaudern. Da saß nun auch wirklich Lohberg hinter seiner Registrierkasse und hielt den großen Zigarrenabschneider in der Hand. Und als Esch eintrat, legte er freundlich das Instrument weg, weil er Esch für vieles Abbitte zu leisten hatte, was jedoch keiner von ihnen aussprach, denn Esch war bereit zu verzeihen und wollte nicht, dass Lohberg weine. Vielleicht ging es gegen die Verabredung, dass Lohberg von Erna zu reden anhub, aber dies war so geringfügig, dass Esch kaum darauf Acht hatte. Wer könnte ihn früher wecken, als es ihm selber behagte? Er war frei. Und da Esch frei war zu sagen, was ihm behagte, so sagte er, »Sie wird sie nicht umbringen.« Dabei betrachtete er Lohbergs kümmerliche Gestalt, die von Mutter Händchen mit einem Daumen zerdrückt werden könnte. Ja, Mutter Händchen, das war eine Frau. Die würde einen Lohberg einfach aufnadeln wie einen Käfer. Vor der musste man Respekt und Hochachtung haben. Und dass er sie je mit Lohberg hatte vergleichen können, dies wunderte Esch. Sie hat ein goldenes Herz. Sie ist nicht einmal imstande, einer Fliege ein Haar zu krümmen. »Einen Käfer aufspießen«, sagte Esch. »Ach, sicher nicht.« »Aber so wie Sie ihr untreu werden, bringt sie sie trotzdem um.« »Ich werde meiner Gattin niemals untreu werden«, erklärte der Idiot. Esch jedoch wusste nun plötzlich, und es war eine angenehme und klare Erkenntnis, warum er Lohberg mit Mutter Händchen hatte vergleichen können. Lohberg war eigentlich nur ein Frauenzimmer, so eine Art Transvestit war er, und deshalb verschlug es nichts, wenn er mit Erna schlief, auch Ilona hatte ja in Ernas Bett gelegen. Esch stand auf, stand robust und fest auf seinen Beinen und streckte die Arme aus wie einer, der vom Schlafe aufwacht, oder wie ein Gekreuzigter. Er fühlte sich stark, fest und wohlbestellt, ein Kerl, den umzubringen sich schon verlohnte. »Entweder er oder ich«, sagte er, indem er mit langen Schritten das Lokal durchmaß. »Er oder ich?« »Was meinen Sie?« »Nicht Sie«, antwortete Esch und zeigte ihm sein Pferdegebiss. »Sie, Sie bekommen die Erna.« Denn so war es gerecht. Der hier hatte einen schönen glatten Laden samt Lebensversicherung, bekam die kleine Erna und durfte ohne Qual und ohne Kopfzerbrechen leben. Er hingegen war erwacht und hatte die Aufgabe auf sich genommen. Esch setzte sich an Lohbergs Pult und schrieb an Mutter Händchen, dass er wohlbehalten angelangt und im Begriffe sei, seine Geschäfte zu erledigen. Dass er diese zweite Nacht wieder mit Erna verbrachte, sah er als eine Formalität an, die zu erfüllen ein freier Mensch berechtigt war. Und nach dieser langen und wachen Nacht erhob er sich mit dem guten Gefühl, dass er Erna und Lohberg zu ihrem Glücke verholfen habe. Denn der Mensch trägt vielerlei Möglichkeiten in sich und je nach der logischen Kette, die er um die Dinge wirft, kann er sich beweisen, dass sie gut oder schlecht sind. Gleich nach Tische machte er sich auf den Weg zur Strafanstalt. Bei Lohberg kaufte er Zigaretten, die er Martin zustecken wollte, etwas anderes fiel ihm nicht ein. In der Anstalt wurde er ins Sprechzimmer gewiesen. Das Zimmer glühte trotz des Schattens, denn die Vormittagssonne hatte hereingebrannt und die Fenster waren geschlossen. Esch wurde schläfrig, er war allein und er setzte sich. Man ließ ihn warten. Dann hörte er Schritte auf dem gepflasterten Gang und das Klappern von Martins Krücken. Esch erhob sich, als sollte ein Vorgesetzter kommen. Guten Tag, Esch. Schön von dir, dass du mich besuchst. Er lehnte die Krücken an den Tisch, wie er es bei Mutter Händchen immer getan hatte, und ließ sich nieder. Also erzähl einmal, August. Was gibt es Neues in Köln? Wie geht es Mutter Händchen und den anderen? Gut. Es geht ihnen allen gut. Und du selber? Ich fahre nach Badenweiler. Zur Kur? Zum Bertrand. Alle Wetter! Das ist ein Avancement. Ein feiner Mann, der Bertrand. Esch war sich nicht klar, ob Martin spaßte oder es sonst wie ironisch meinte. Ein feiner, warmer Bruder war Bertrand, das war richtig. Aber so etwas durfte er vor dem Wärter nicht äußern. Na, wenn der Bertrand so ein feiner Mann ist, der wird er schon dafür sorgen, dass du rauskommst. Aber August, was fällt dir ein? Ein Glück, dass der Mann nicht da sein wird. Wo ist er? Ach, der ist ja immer auf Reisen. In Amerika oder sonst wo. Esch stutzte. Also der Bertrand war in Amerika, war ihm zuvor gekommen, war früher drüben in der leuchtenden Freiheit. Ein Präsident kann leicht nach Amerika, aber Italien wird's auch tun. Esch überlegte, ob er sich im Zentralbüro der Mittelrheinischen nach dem Aufenthaltsort Bertrands erkundigen müsse. Aber plötzlich erachtete er es für überflüssig und er sagte, er ist in Badenweiler. Martin lachte. Na, du sollst recht haben. Vorlassen würden sie dich sowieso nicht. Ich werde schon Mittel und Wege finden, dass er mich vorlässt. Martin witterte etwas. Mach keine Dummheiten. August, belästige den Mann nicht. Er ist ein anständiger Mensch. Anständig sind sie alle. Sogar der Nentwig. Man weiß ohnehin nicht mehr, was schwarz und was weiß ist. Alles geht durcheinander. Du weißt nicht einmal, was gewesen ist und was noch besteht. Noch viel weniger weiß ich, was sein wird. Für die Zukunft opferst du dich auf, das hast du selber gesagt. Das ist das Einzige, was bleibt. Für die Zukunft sich aufopfern und Sühne für das, was geschehen ist. Ein anständiger Mensch opfert sich, sonst gibt es keine Ordnung. Der Gefängniswärter hörte misstrauisch zu. Sie dürfen ja keine revolutionären Reden führen. Das ist kein Revolutionär, Herr Aufseher. Eher sind Sie einer. Esch war verblüfft, dass seine Meinung so aufgefasst werden konnte. Also jetzt war er auch schon ein Sozialdemokrat. Auch recht. Der Wärter sagte, Dienst ist Dienst, und da ihm ohne dies schon zu heiß war, sah er auf die Uhr und erklärte, dass die Besuchszeit abgelaufen sei. Martin nahm die Krücken. Also schön, führen wir mich wieder ab. Er gab Esch die Hand. Und lass es dir gesagt sein, August. Mach keine Dummheiten. Und schönen Dank für alles. Dann ging Martin. Und Esch wunderte sich von Neuem, dass es nicht anders war, als ob Martin das Lokal Mutter Händchens verließe. Und dabei ging's in die Kerkerzelle. Es schien wirklich alles gleichgültig zu sein, was auf der Welt geschah. Und trotzdem war nichts gleichgültig, man musste es bloß erzwingen. Esch fuhr in die Stadt zurück, ärgerte sich, weil der Straßenbahnschaffner uniformiert war, und holte seine Sachen von Fräulein Erna. Sie empfing ihn mit Zeichen großer Zuneigung. Und in seinem Zorn gegen die Unentwirrbarkeit der Welt ließ er es sich aus Verachtung gefallen. Daraufhin nahm er kurz Abschied und eilte zum Bahnhof, um den Abendzug nach Müllheim zu erreichen. Der Mann, der in weiter Ferne nach seiner Frau sich sehnt oder auch nur nach der Heimat seiner Kindheit, steht am Beginn des Schlafwandelns. Manches hat sich vielleicht schon vorbereitet und er hat es bloß nicht beachtet. So zum Beispiel, wenn es ihm auf dem Weg zum Bahnhof auffällt, dass die Häuser aus geschichteten Ziegeln, die Türen aus zersägten Brettern, die Fenster aus viereckigen Glastafeln bestehen. Oder wenn er sich der Redakteure und der Demagogen erinnert, die so tun, als wüssten sie, wo rechts und wo links ist, während doch bloß die Frauen dies wissen, und auch von denen keineswegs alle. Aber man kann nicht immerzu an solche Dinge denken, und ruhigen Gemütes trinkt er am Bahnhof ein Glas Bier. Wie er aber den Zug nach Müllheim heranbrausen sieht, diesen so sicher auf das Ziel losschießenden großen und langen Wurm, da packt es ihn plötzlich. Packt ihn plötzlicher Zweifel an der Zuverlässigkeit der Lokomotive, die vielleicht den Weg verfehlen könnte. Packt ihn die Furcht, dass er, der bekanntlich sehr wichtigen irdischen Pflichten nachzukommen hat, diesen Pflichten entzogen und am Ende gar nach Amerika entführt werden würde. In seinen Zweifeln hätte er sich am liebsten nach Art ungeübter Reisender an den uniformierten Verkehrsbeamten herangemacht, aber der Bahnsteig ist so ausgedehnt, ist so unermesslich lang und kahl, dass man ihn kaum durcheilen kann und sich glücklich preisen muss. Falls man den Zug, fahre er wohin immer, zwar atemlos, trotzdem noch glücklich erreicht. Nun, da der Zug in voller Fahrt dahin braust, scheinbar aufs Ziel losschießend, scheinbar in die Verantwortungslosigkeit strebend und sein Hinstürmen höchstens mittels der Notbremse zum Halten zu bringen ist, nun, da der Reisende mit sehr großer Eile unter seinen Füßen weggetragen wird, da versucht er, der auch in der schmerzlichen Freiheit der Tageshelle sein Gewissen nicht verloren hat, in entgegengesetzte Richtung zu gehen. Doch er kommt zu keinem Ende, denn hier ist alles Zukunft, weil jeder Augenblick einem anderen Orte schon angehört. Und die Menschen im Waggon sind zufrieden, als wüssten sie, dass sie der Sühne entrückt werden. Jene, die auf dem Bahnsteig zurückgeblieben sind, sie haben noch getrachtet, mit Rufen und Tücherschwenken an das Gewissen der Enteilenden zu rühren und sie zur Pflicht zurückzubringen, aber die Reisenden geben die Verantwortungslosigkeit nicht mehr auf, verschließen die Fenster unter dem Vorwand, dass sie infolge der Zugluft ein steifes Genick befürchten und packen ihre Essvorräte aus, die sie nun mit niemandem mehr zu teilen brauchen. Die Reisenden haben ihr Gepäck mit großer Sorgfalt in den Netzen geordnet. Sie führen zornige und kritische Gespräche über die politischen Einrichtungen des Reiches, über die öffentliche Ordnung und über das Rechtswesen. Sie bekritteln die Dinge und Einrichtungen in scharfer Form, wenngleich mit Worten, an deren Gemäßheit sie nicht mehr recht glauben können. Doch sie sind wie Menschen, die man allzu früh aus dem Schlaf und zur Freiheit geweckt hat, auf dass sie rechtzeitig den Zug erreichen. So werden ihre Worte immer unsicherer und schläfriger und bald verebbt das Gespräch in undeutlichem Murmeln. Der eine oder der andere sagt wohl noch, dass er nun lieber die Augen schlösse, als dass er das rasend vorbeieilende Leben betrachte, aber die Mitreisenden, zurückflüchtend in den Traum, hören ihm nicht mehr zu. Erstarrt und bezwungen schwebt die gefangene Seele, und der Schlafende gleitet nach aufwärts, wo die Fittiche der Liebenden seinen Atem berühren wie die Flaumfeder, die man dem Toten auf die Lippen legt. Und er wünscht, dass man ihn, als wäre er ein Kind, nach seinem Namen frage, damit er in den Armen der Frau, eratmend die Heimat, traumlos versinke. Dass einer komme, der den Opfertod auf sich nimmt und die Welt zum Stande neuer Unschuld erlöst. Aufsteigt solch ewiger Wunsch des Menschen bis zum Morde. Aufsteigt solch ewiger Traum bis zur Hellsichtigkeit. Zwischen geträumtem Wunsch und ahnendem Traum schwebt alles Wissen. Schwebt das Wissen vom Opfer und vom Reich der Erlösung. Er hatte in Müllheim übernachtet. Im kühlen Morgendunst des Sommers lagen die grünen Berge des Schwarzwalds, da er den kleinen Zug bestieg, der ihn nach Badenweiler bringen sollte. Die Welt sah klar und nahe aus wie ein gefährliches Spielzeug. Die Lokomotive war so kurzatmig, dass man ihr gerne einige Haften am Halse geöffnet hätte, doch ob sie den Zug eigentlich rasch oder langsam zog, das wusste man nicht. Demungeachtet durfte man sich ihr mit Sorglosigkeit anvertrauen. Als sie hielt, grüßten Bäume freundlicher denn je, und umspielt von würzigen und leichten Lüften erhob sich neben dem Bahnhofsgebäude ein Kiosk mit einer Auslage voll schöner Ansichtskarten. Die hätten sich alle in Mutter Händchens Sammlung gut gemacht. Aber er schrieb nicht. Er blieb ruhig sitzen, wie einer, der nun nichts mehr zu versäumen hat. Und friedlich ruhten seine Hände auf den Knien, denn in ihm war die Sicherheit und die Gelöstheit des Reiters, der sein Ziel erreicht hat und der im Sattel sich wendend die anderen in weiter Ferne zurückbleiben sieht. Alle Anspannung fällt davon ihm, und bequem, fast zögernd, legt er die letzte Strecke zurück. Ja, er ist voll Verlangen, dass noch ein besonders hohes und schwieriges Hindernis sich ihm entgegenstelle, ehe das Ziel erreicht wird und er nach dem sicheren Siege greift. Darum war es fast schmerzlich, so hold der Tag auch war, abhold jedem Schmerze, dass er mit solcher Sicherheit dem Hause Bertrands zustrebte. Ohne Aufenthalt und ohne zu fragen, wusste er, wohin er sich zu wenden hatte. Er stieg die sanft gewundene Parkstraße hinan. Der Atem des Waldes traf ihn, berührte seine Stirne, berührte die Haut im Kragen und in den Ärmeln, und den Hauch zu empfangen, nahm er den Hut in die Hand und öffnete die Knöpfe der Weste. Nun trat er in ein Parktor, kaum sich verwundernd, dass das Anwesen bei weitem nicht jenen großartigen Charakter besaß, mit dem es durch seine Traumbilder schwebte. Aus dem Portierhause, das von Geißblatt umrankt hinter dem Tore lag, trat ein Mann in grauem Anzug, der nach dem Begehr fragte. Die silbernen Knöpfe an seinem Rock waren nicht das Zeichen einer Uniform oder Livree, sondern sie blitzten und spiegelten sanft und kühl, als seien sie bloß für diesen schimmernden Morgen angenäht worden. Hatte es gestern noch einen Augenblick sinkenden Selbstvertrauens gegeben, zweifelnd, ob der Herr Präsident überhaupt anzutreffen sein würde, es war nun jeder Zweifel verflogen, und beinahe hätte Esch behauptet, zu denen zu gehören, die ungefragt hier ein- und ausgehen dürfen. Also wunderte er sich nicht über den Pförtner, der es verabsäumte, Namen und Begehr in einen Durchschreibblock einzutragen, dachte auch nicht daran, dass es vielleicht geziemender gewesen wäre, beim Eingang zu warten, sondern dem Manne sich anschließend ging er an seiner Seite, und der ließ es schweigend geschehen. Sie traten in einen dämmerigen und kühlen Vorraum, sozusagen dem Thronsaal vorgelagert. Und fast glaubt der Gast, er hätte die unendliche Reihe unendlicher Räume auf eine wundersame und unanständige und unmerkliche Art dennoch durcheilt, da er bereits vor jenem stand, der die Hand ihm reichte. Und obwohl Esch wusste, dass es Bertrand war und es keinen Zweifel mehr gab, weder hier noch sonst wo, da wollte ihn bedünken, es sei dieser bloß das Sinnbild eines andern, Spiegelbild eines eigentlicheren und vielleicht größeren, der im Verborgenen blieb. So einfach und glatt, so wahrhaft gleitend ging dies alles vonstatten. Was führt Sie zu mir? Und der Träumende hörte seine eigene leise Stimme. Ich werde Sie der Polizei angeben. Oh, schade. Hassen Sie mich denn? Ja, log Esch und schämte sich der Lüge. Ein Unschuldiger sitzt an Ihrer Stelle im Gefängnis. Esch fühlte, wie der andere lächelte. Und er sah Martin vor sich, wie er sprach und dabei lächelte. Aber Kind, da hätten Sie mich doch schon längst anzeigen müssen. Nein, ich begehe keinen Meuchelmord. Sie müssen Martin befreien. Aber Esch, wie kann man bloß so feig sein? Braucht man denn einen Vorwand für einen Mord? Nun war das Wort wieder hier. Wenn auch nur herbeigeflattert wie ein stiller, dunkler Schmetterling. Und Esch dachte, es müsste Bertrand eigentlich nicht sterben, wo Händchen ohnehin schon tot war. Aber dann ergab es sich wie eine klare und sanfte Erleuchtung, dass ein Mensch zweimal sterben könne. Und Ash sagte und wunderte sich, dass ihm dieser Gedanke nicht früher gekommen war. Es steht Ihnen ja frei zu fliehen, nach Amerika. Du weißt es, mein Lieber, dass ich nicht fliehe. Zu lange schon habe ich diesen Augenblick erwartet. Und obwohl Ash dem Überwachträumenden nichts entging, weder die etwas verächtliche Geste der Hand, noch der ironische Zug, der in dem Lächeln um Bertrands Mund nun zu sehen war, so ließ ihn doch die Hoffnung nicht los, Bertrand werde trotz allem die Bedingung erfüllen oder wenigstens fliehen. Ash hoffte es, denn jäh war die Befürchtung aufgestiegen, dass in dem zweiten Tod des Herrn Händchen auch die Sehnsucht nach Mutterhändchen sterben könne. Aber dies war seine Privatangelegenheit, und das Geschick Bertrands davon abhängig zu machen, erschien ihm nicht weniger unwürdig, als wenn er von ihm Geld erpresst hätte. Und es vertrug sich auch nicht mit der Reinheit des Morgens. Darum sagt er, es ist kein anderer Ausweg. Ich muss sie anzeigen. Viele müssen sterben. Viele müssen geopfert werden, damit Platz für den erkennenden, liebenden Erlöser geschaffen werde. Und erst sein Opfertod erlöst die Welt zum Stand der neuen Unschuld. Vorher aber muss der Antichrist kommen. Der Wahnsinnige, der Traumlose. Das war einleuchtend. Wie alles, was Bertrand sagte, so einleuchtend und vertraut, dass das Wagnis, seine ironische Miene nachzuahmen, fast zur Verpflichtung, fast zum Einverständnis werden wollte. Ja, es muss Ordnung gemacht werden, damit man von vorne anfangen kann. Mord und Gegenmord ist diese Ordnung, Ash. Die Ordnung der Maschine. Ash dachte, behielte er mich hier, so wäre Ordnung. Man würde alles vergessen und hell würden die Tage in Ruhe und Klarheit dahinfließen. Doch er verstößt mich. Keiner sieht den anderen im Dunkeln, Ash. Und die fließende Helligkeit ist nur ein Traum. Du weißt, dass ich dich nicht bei mir behalten kann, so sehr du die Einsamkeit fürchtest. Es verstand sich, dass Ash darüber sehr vergrämt war, und er sagte, ans Kreuz geschlagen. Ja, Ash, ans Kreuz geschlagen. Und in letzter Einsamkeit von der Lanze durchbohrt und mit Essig gelabt. Und gehen wir auch nebeneinander, wir hören uns nicht und vergessen einander. So wie auch du, mein lieber letzter Freund, vergessen wirst, was ich dir sagte. Vergessen wie einen Traum. Er drückte auf einen Taster und gab Befehle. Dann gingen sie in den schönen Garten, der hinter dem Hause sich weithin ins Unermessliche erstreckte, und Bertrand zeigte ihm die Blumen und seine Pferde. Sie waren wie zwei Freunde, die alles voneinander wissen. Als sie das Mahl eingenommen hatten, wusste Ash, dass die Zeit zum Abschied nahe war, denn der Abend konnte unverhofft anbrechen. Bertrand begleitete ihn bis zu den Stufen, die zum Garten führten, und dort wartete bereits das große rote Automobil mit den roten glatten Lederkissen, die von der Mittagssonne noch heiß waren. Und da ihre Finger zum Abschied sich nun berührten, spürte Ash das starke Verlangen, sich über Bertrands Hand zu beugen und sie zu küssen. Aber der Führer des Automobils ließ die Hupe heftig erschallen, sodass der Gast eilends das Gefährt besteigen musste. Kaum war es in Bewegung, als sich ein so heftiger, wenn auch lauer Wind erhob, dass Haus und Garten wie weggeweht waren. Und dieser Wind legte sich erst in Müllheim, wo ein erleuchteter Zug schnaubend des Reisenden harrte. Es war die erste Fahrt Ashs in einem Automobil und sie war sehr schön. Groß ist die Angst dessen, der erwacht. Er kehrt mit geringerer Berechtigung zurück und er fürchtet die Stärke seines Traumes, der vielleicht nicht zur Tat, wohl aber zu neuem Wissen geworden ist. Ein Ausgestoßener des Traumes wandelt er im Traume. und es nützt ihm nicht einmal, dass er eine Ansichtskarte in der Tasche trägt, die er betrachten kann. Vor dem Gericht bleibt er ein falscher Zeuge. So versank Esch, je mehr er sich im grauenden, nebligen Morgen der Stadt Mannheim näherte, in immer schmerzlichere Bangigkeit, und fast wusste er nicht, ob ihn der Zug nicht geradewegs in die Wirtschaft nach Köln trüge oder ob nicht Mutter Händchen, ein Kind von ihm zu empfangen, seiner in Mannheim harren würde. Er war enttäuscht, da er bloß den Brief vorfand, auf den er ohnehin gerechnet hatte, und am liebsten hätte er ihn gar nicht gelesen. Noch dazu, wo man's dem Saubrief anmerkte, dass er unter dem Bilde des Herrn Händchen geschrieben worden war. Vielleicht deshalb, vielleicht aber auch aus Bangigkeit, zitterte Eschs Hand, als er trotzdem nach dem Briefe griff. Welt, ade, ich bin dein Müde. Ich will nach dem Himmel zu. Er hatte Erna kaum beachtet, hatte auch ihre gekränkte Miene übersehen und war sofort in die Stadt gegangen, denn er wusste, dass er beim Polizeipräsidium irgendeine Anzeige zu erstatten habe. Ja, er wollte eine Anzeige bei der Polizei anbringen, jedoch er vermochte nicht, den Inhalt dieser Anzeige zu formulieren. Mit einem Gefühl großer Erleichterung gab er den Plan endlich auf, als er zu der Einsicht kam, dass die Mannheimer Polizei, die Martin eingekerkert hatte, nicht würdig sei, die Anzeige zu empfangen, während er den Kölnern sowieso den Ersatzmann für Nentwich noch immer schuldig war. Er ärgerte sich, das hätte er sich auch schon früher einfallen lassen können, aber jetzt war es in Ordnung. Und in Gesellschaft Lobergs speiste er mit gutem Appetit zu Mittag. Dann fuhr er zur Strafanstalt. Wieder war der Tag glühend heiß, wieder saß man in dem Sprechzimmer, hatte man's je verlassen gehabt, alles war gleich geblieben und nichts lag dazwischen. Zum Glück fühlte er in der Tasche die Zigaretten, die er Martin diesmal ganz gewiss zustecken würde, so dass der Besuch wenigstens die alte Schuld aufholte. Aber das war ein Vorwand. Ja, ein Vorwand, dachte Esch, und dann, was man nicht im Kopfe hat, hat man in den Füßen. Alles war ärgerlich. Und als sie wieder zu dritt um den Tisch herum saßen, war es die ironische Freundlichkeit Martins, die ihn heute besonders ärgerte. Sie mahnte ihn an etwas, das er nicht wahrhaben wollte. Also, von der Kur zurück, August. Siehst auch prächtig aus. Hast alle deine Bekannten getroffen? Ich habe niemanden getroffen. Oh, warst du also gar nicht in Badenweiler? Esch konnte nicht antworten. Esch? Hast du Dummheiten gemacht? Ich habe ein gutes Gewissen. Martin sah ihn noch immer prüfend an. Und Esch musste sich an den Tag erinnern, da ihm Martin auf der Straße gefolgt war, als wollte er ihn von rückwärts mit der Krücke stoßen. Und was machst du dann noch immer in Mannheim? Lohberg soll die Erna heiraten. So, der Lohberg. Ich weiß schon, der Zigarrenhändler. Und deshalb bleibst du hier. Martins Blick wurde neuerdings misstrauisch. Ich reise ja ohne dies heute. Spätestens morgen. Und was geschieht dann mit dir? Ich will nach Amerika. Ja, ja, das willst du schon lange. Oder hast du jetzt einen besonderen Grund, der dich wegtreibt? Nein. Nein, er glaube bloß, jetzt gute Aussichten drüben zu haben. Na, Esch, ich hoffe ja, dass ich dich vorher noch sehe. Besser gute Aussichten drüben, als dass dich etwas von hier wegtreibt. Aber wenn es anders sein sollte, siehst du mich nimmer. Esch. Esch stand auf und sagte, dass er eilen müsse, wenn er den Zug heute noch erreichen wolle. Und da Martin ihn zum Abschied wiederum fragend und misstrauisch anschaute, schob er ihm die Zigaretten in die Hand, während der uniformierte Wärter so tat, als sähe er es nicht oder auch wirklich nichts gesehen hatte. Auf dem Heimweg zur Stadt klang Esch die Drohung Martins in den Ohren. Er war so sehr in Gedanken, dass er Korns Wohnungstür übersah. Erst vor dem Dachbodeneingang merkte er, dass er ein Stockwerk wieder hinunterzusteigen hatte, und er erschrak, als Fräulein Erna öffnete. Er hatte sie vergessen gehabt, und da schaute sie nun aus dem Türspalt, zeigte ihr gelbliches Lächeln und forderte ihr Teil. Es war der Teufel der Vergangenheit selber, der das Tor der Sehnsucht verstellte, Fratze des Irdischen, unbesiegbarer und höhnischer denn je. »Wann kommt Loberg?« Esch fragte es unvermittelt und wie in vager Hoffnung, hier eine Lösung zu finden. Und als Fräulein Erna listig bedeutete, dass sie den Bräutigam absichtlich nicht verständigt habe, war es wohl eine erregende Bevorzugung und war trotzdem empörend. Ohne ihr böses Gesicht zu beachten, lief er aus dem Haus, um Loberg für den Abend einzuladen. Und es war in der Tat beruhigend, den Idioten anzutreffen. So beruhigend, dass Esch ihn sogleich mit sich nahm und nicht nur allerlei Lebensmittel, sondern überdies noch zwei Blumensträuße einhandelte, von denen er einen Loberg in die Hand steckte. Kein Wunder, dass bei ihrem Anblick Fräulein Erna die Hände zusammenschlug. Oh Jesus, das nenne ich zwei Kavaliere. Esch erwiderte stolz, ein Abschiedsfest. Und während sie den Tisch rüstete, saß er mit seinem Freunde Loberg auf dem Kanapee und sang »Muss i denn zum Städtle hinaus«, was ihm von Seiten Fräulein Ernas missbilligende und traurige Blicke eintrug. Ja, es war vielleicht wirklich ein Abschiedsfest, ein Fest der Loslösung aus dieser irdischen Gemeinschaft. Und am liebsten hätte er Erna verboten, das Gedeck für Ilona aufzulegen. Denn auch Ilona sollte losgelöst und schon am Ziele sein. Und dieser Wunsch war so stark, dass Esch allen Ernstes hoffte, Ilona würde nun fernbleiben, für ewig fernbleiben. Und nebenbei freute er sich ein wenig auf Korns Enttäuschung. Korn aber saß da mit breitem Hintern und kommandierte wild. »Issen auf Drung!« »Nein«, schrie Esch zurück. »Erst bis Ilona hier ist.« Ilona trat ein. Sie beachtete kaum die Anwesenden, folgte bloß dem Wink des schweigsam kauenden Korn, setzte sich zu ihm aufs Kanapee. Und ebenso schweigsamem Befehl gehorchend legte sie den weichen Arm lässig um seine Schulter. Doch im Übrigen sah sie bloß die guten Dinge, die sie zu essen bekommen würde. »Ich, wann ich du wär, Ilona, ich tät schon die Hand wegnehmen vom Balthasar beim Essen.« Freilich war es ins Leere geredet, denn Ilona begriff offenbar noch immer nichts von der deutschen Sprache, durfte wohl auch nie etwas davon begreifen, so wenig sie von den Opfern wissen durfte, die für sie gebracht worden waren. Esch war leicht zumute. Jeder muss seinen Traum erfüllen, böse und heilig zugleich, dann wird er der Freiheit teilhaftig. Und so schade es war, dass der Tugendbold die Erna bekommen sollte, und so wenig Ilona je ahnen würde, dass nun eines Kontos Abschlussstrich gezogen wurde, es war Abschluss und Wendung, war Zeugenschaft und neues Wissen, da Esch sich erhob, der Runde zutrank und mit kurzer, herzlicher Gratulation das Brautpaar hochleben ließ, so dass alle, mit Ausnahme Ilonas, für die es eigentlich geschehen war, sehr überrascht taten. Loberg schüttelte ihm mit feuchten Augen viele Male die Hände. Dann gab sich das Brautpaar über sein Geheiß den Verlobungskuss. Nichtsdestoweniger erschien ihm das Geschehene noch nicht endgültig. Und als es zum Aufbruch ging und Korn sich schon mit Ilona zurückgezogen hatte und Fräulein Erna den Hut schon annadeln wollte, um gemeinsam mit Esch ihren neuen Verlobten nach Hause zu begleiten, da weigerte sich Esch. Nein, er halte es nicht für anständig, dass er, ein Junggeselle, im Hause von Lobergs Braut übernachte. Er sei gerne bereit, für heute bei Herrn Loberg Domizil zu nehmen oder mit ihm zu tauschen. Im Übrigen sollten sie es sich noch überlegen, denn als neues Brautpaar würden sie sich ja noch allerhand zu sagen haben. Und damit schob er die beiden in Ernas Zimmer und begab sich in sein eigenes. Solcher Art endete der Tag seiner ersten Loslösung. Und die erste Nacht des ungewohnten, unangenehmen Verzichtes brach für ihn an. Der Schlaflose. Der Schlaflose, der mit angefeuchteter, weicher Fingerspitze die stille Kerze neben seinem Bett verlöscht hat, und in dem nun kühler gewordenen Raume auf die Kühle des Schlafes wartet, lebt mit jedem Herzschlag zum Tode hin. Herrgott Zebaoth, rett, o rett uns vor dem Tod! Denn so sonderbar der Raum kühl sich um ihn geweitet hat, so atemlos heiß und eilend ist die Zeit in seinem Kopfe. Kommet zu uns! So atemlos. Kommet zu uns! Lasset euch retten! Dass Anfang und Ende, Ursprung und Tod, gestern und morgen zusammenfallen in dem einzigen und einsamen Jetzt. Es ausfüllen bis zum Rande. Ja, fast es sprengen. Esch hatte einen Augenblick lang überlegt, ob Loberg ihn nicht doch zum Heimweg abholen würde. Aber mit einer ironischen Grimasse entschied er, dass man zu Bette gehen dürfe, und immer noch grinsend begann er sich zu entkleiden. Beim Schein der Kerze überlas er den Brief Mutter Händchens. Die vielen Mitteilungen über die Wirtschaft waren langweilig. Hingegen gab es eine Stelle, die ihn freute. Und vergesse nicht, lieber August, dass du meine einzige Liebe auf der Welt warst und sein wirst und dass ich es sonst nicht überleben kann und dich, lieber August, mitnehmen muss in das kühle Grab. Ja, das freute ihn. Und nun war er auch Mutter Händchens halber zufrieden, dass er Loberg zu Erna geschickt hatte. Dann benetzte er seine Fingerspitze, löschte die Kerze und streckte sich lang aus. Eine schlaflose Nacht beginnt mit banalen Gedanken, etwa wie ein Jongleur erst banale und leichte Kunststücke zeigt, ehe er zu schwierigeren und atemraubenderen vorschreitet. Noch im Dunkeln musste Esch grinsen, weil Loberg zu der kichernden Erna unter die Decke schlüpfen wird. Und er war froh, dass er auf den Tugendbold so gar nicht eifersüchtig zu sein brauchte. Er durfte ja nicht zu Erna zurückkehren, denn nun wäre ja nicht mehr zu entscheiden, wer der Vater des Kindes sein wird. Das also war die unerklärliche, tiefere irdische Bindung, das also war das Drohende, das ihn heute vor Erna hatte zurückschrecken lassen. Die Rechnung mochte schon stimmen. Denn einer war gegangen, um Platz zu machen für den, nach dem die Zeit gezählt werden soll, und es wird schon auch stimmen, dass eines Erlösers Vater ein keuscher Josef sein muss. Das Zimmer war kühl in seiner Dunkelheit. Esch, ein Mensch impetuoser Haltungen, lag regungslos in seinem Bette, sein Herz hämmerte die Zeit zu einem dünnen Nichts zusammen, und kein Grund war einzusehen, warum man den Tod in eine Zukunft verlegen sollte, die ohnehin schon Gegenwart ist. Der Schlaflose hält die Augen geschlossen, als wolle er die kühle Grabesfinsternis, in der er liegt, nicht sehen. Dennoch fürchtend, dass die Schlaflosigkeit in ganz gewöhnliches Wachsein umschlagen könnte. Angesichts der Gardinen, die wie Weiberröcke vor dem Fenster hängen, und all der Gegenstände, die aus der Finsternis sich lösen würden, wenn er den Blick öffnete. Das Wissen des Schlaflosen wird zum hellsichtigen Vortraum des Todes, und er erkennt, dass Mutter Händchen schon tot ist, dass sie, die Tote, kein Kind von ihm haben durfte, dass sie darum, statt nach Mannheim zu kommen, bloß einen Brief hatte schreiben dürfen, geschrieben unter dem Bilde dessen, von dem sie sich hatte töten lassen, genauso wie sich Ilona jetzt von dem Vieh, dem Korn, töten lässt. Auch Mutter Händchens Wangen sind aufgedunsen, die Zeit und das Sterben liegen in ihrem Gesicht, und die Liebe ihrer Nächte ist tot wie der Musikautomat, der mechanisch abschnurrt. Es braucht bloß einer hineinzugreifen. Als wäre der Tod ein Kind, hat Mutter Händchen ihn von dem toten Schneidermeister empfangen und Ilona bekommt ihn von Korn. Vielleicht ist Korn ebenfalls ein Toter. Er ist feist wie Mutter Händchen und von der Erlösung weiß er nichts. Oder wenn er noch nicht tot ist, wird er sterben, kleine beglückende Hoffnung, wird sterben wie der Schneidermeister, nachdem er den Mord vollbracht hat. Mord und Gegenmord, Zug um Zug stürzen Vergangenheit und Zukunft ineinander, stürzen hinein in den Augenblick des Todes, der die Gegenwart ist. Sehr scharf und sehr ernst will es durchdacht werden, denn nur zu bald schleicht sich wieder so ein Buchungsfehler ein. Unter alle abstrakten und allgemeingültigen Erkenntnisse im Zustand schlafloser Überwachheit gefunden werden, kam Esch zu dem Ergebnis, die Toten sind die Mörder der Frauen. Er aber war nicht tot und ihm oblag es, Ilona zu retten. Und nun war kein Zweifel mehr, dass er, der Lebende, von dem die Frauen das Kind empfangen durften, dass er, sich hingebend an Mutter Händchen und an ihren Tod, dass er durch diese außergewöhnliche Maßnahme nicht nur die Erlösung Ilonas vollendet, nicht nur auf ewig sie den Messern entrückt, nicht nur ihre Schönheit ihr wiedergewinnt und alle Sterben rückgängig macht, rückgängig bis zu neuer Jungfrauschaft, sondern dass er notwendig damit auch Mutter Händchen vom Tode errettet, lebend wieder ihr Schoß, jenen zu gebären, der die Zeit aufrichten wird. Der Schlaflose war am Ziel. Hatte er in seiner Überwachheit die Lösung auch schon vorausgewusst, so begreift er, dass er bloß einen logischen Faden um sie herum geführt hat und bloß darum schlaflos bleiben musste, damit der Faden desto länger werde. Nun aber erlaubt er sich, den letzten Knoten zu binden. Und es ist wie eine verzwickte Buchungsaufgabe, die er endlich zur Lösung gebracht hat. Und es ist sogar mehr als eine Buchungsaufgabe. Die wahre Aufgabe der Liebe hatte er in ihrer vollkommenen Entscheidung auf sich genommen, da er sein irdisches Leben Mutter Händchen unterwarf. Er hätte Ilona von diesem Ergebnis gern in Kenntnis gesetzt, aber wegen ihrer mangelhaften Beherrschung der deutschen Sprache musste er es wohl unterlassen. Der Schlaflose öffnet die Augen, erkennt sein Zimmer und dann schläft er zufrieden ein. Er hatte sich für Mutter Händchen entschieden. Endgültig. Esch schaute nicht zum Coupé-Fenster hinaus. Und wie er seine Gedanken auf die vollkommene, unbedingte Liebe richtet, ist's wie ein gewagtes Experiment. Freunde und Gäste würden in dem hell erleuchteten Lokale zechen. Eintreten wollte er, und ungeachtet der vielen Augenzeugen würde Mutter Händchen ihm entgegeneilen und an seine Brust sich werfen. Doch als er in Köln einlangte, da hatte sich das Bild sonderbar verschoben. Esch stand an der Tür, sah hinüber zu Mutter Händchen. Mutter Händchen blieb hinter der Theke und endlich sagte sie in gewohnt gleichmütiger Weise: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Danke dir für deinen Brief. Sie sah sich wütend in dem leeren Lokal um. Wenn sie jemand hörte. Und wenn schon. Mutter Händchen schwieg entsetzt, machte sich an ihrer Frisur zu schaffen. Seitdem sie ihn an die Bahn begleitet hatte, war sie voller Reue, sich zu weit vorgewagt, zu sehr sich hingegeben zu haben. Ich kann ja auch gehen. Und nun wäre sie wirklich hinter ihrem Tische hervorgekommen, wären nicht gerade die ersten Gäste eingetreten. Du kommst heute Nacht. Esch antwortete nichts, setzte sich mit einem Glas Wein an einen Tisch. Er fühlte sich verwaist. Was hatte er überhaupt noch in Köln zu schaffen? Er sollte ja schon längst in Amerika sein. Doch da traf sein Blick auf das Konterfei des Herrn Händchen, das dort oben über den Insignien der Freiheit hing, und es war, als kehrte nun jählings sein Gedächtnis zurück. Er ließ sich Tinte und Papier geben und schrieb mit seiner schönsten Buchhalterschrift: Anzeige. Ich bringe einem löblichen Polizeipräsidium zur Kenntnis, dass Herr Eduard von Bertrand in Badenweiler, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Mittelrheinischen Reederei AG zu Mannheim, leider mit Personen männlichen Geschlechtes in unzüchtigen Beziehungen steht und bin bereit, meine Angaben als Zeuge zu beweisen. Als er seine Unterschrift anbringen wollte, stockte er, denn er wollte zuerst schreiben »Für die tief trauernden Hinterbliebenen« und obgleich er darüber lachen wollte, erschrak er. Schließlich aber setzte er seinen Namen und seine Adresse auf das Papier und sorgfältig zusammengefaltet verwahrte er es in der Brieftasche. Als er beim Buffet vorbeikam, war seine Stimme heiser. »Also nachher?« Sie saß auf ihrem Stuhle und schien nichts gehört zu haben. »Das Bild dort oben, nimmst du vorhin, ist weg.« Sie rührte sich noch immer nicht. und er ließ die Türe krachend hinter sich zufallen. Als er dann kam und aufschließen wollte, fand er die Haustüre von innen verriegelt. Ohne Rücksicht darauf, ob ihn die Magd hören könne, schellte er, und als nichts sich rührte, läutete er Sturm. Das nützte, er hörte Schritte. Fast hoffte er, dass es die kleine Magd sein würde. Der könnte er sagen, er habe etwas in der Gaststube vergessen. Außerdem aber würde ihn die Kleine auch nicht verschmähen. Und das wäre eine gute Lektion für Muttern. Doch es war nicht die kleine Magd, sondern Frau Händchen in eigener Person. Sie war noch völlig bekleidet und weinte. Beides erhöhte seine Wut. Sie stiegen schweigend hinauf und droben überfiel er sie kurzerhand. Als sie unterlag und ihre Küsse weich wurden, fragte er drohend, »Kommt das Bild weg?« »Das Bild?« Sie wusste zuerst nicht, wovon er sprach. »Ah ja, das Bild. Warum? Gefällt es dir nicht?« »Nein, es gefällt mir nicht. Es gefällt mir überhaupt vieles nicht.« »Wenn es dir nicht gefällt, kann ich es ja anderswohin hängen.« Sie war so unsäglich dumm, dass man wohl nur mit Schlägen etwas ausrichten konnte. Nun, Esch bezähmte sich. »Das Bild wird verbrannt.« »Verbrannt?« »Ja, verbrannt. Und wenn du dich noch weiter so dumm stellst, zünde ich die ganze Bude an.« Man musste die Dinge beim rechten Namen nennen, sonst kam man mit diesem Stück Fleisch überhaupt nicht weiter. »Warum hast du ihn geheiratet? Na, wird's?« »Es ist so lange her. Das kann dir doch gleichgültig sein.« Oh, sie war dumm und verstockt. Und weil sie es war, musste er sie schlagen. Er war zum Bett hingetreten und holte aus und hatte ihre dicke, unbewegte Wange getroffen, als könnte er auch die Unbeweglichkeit ihres Geistes damit treffen. Sie wehrte sich nicht und blieb starr liegen. Und wenn er mit Messer nach ihr geworfen hätte, sie hätte sich auch nicht gerührt. »Wir werden heiraten.« Sie sagte bloß ja, und Esch war nahe daran, neuerdings in Wut zu verfallen, weil sie nicht sagte, dass sie glücklich sei, den verhassten Namen endlich ablegen zu dürfen. Sie wusste nichts anderes mehr zu antworten, als dass sie ihre Arme um ihn legte und ihn an sich zog. So feierten sie ihre Hochzeitsnacht, besprachen, die Wirtschaft zu verkaufen, und Mutter Händchen war ihm dankbar, dass er nichts anzünden würde. In einem Monat könnten sie schon auf hoher See sein. Morgen werde er sich daran machen, das amerikanische Geschäft mit Telscher wieder in Gang zu bringen. Er blieb länger als sonst. Sie gingen auch nicht mehr auf Fußspitzen die Treppe hinab. Und als sie ihn hinausließ, gab es schon Leute auf der Straße. Das erfüllte ihn mit Stolz. Am nächsten Morgen begab er sich in die Alhambra. Natürlich war noch niemand da. Er stöberte in den Briefschaften auf Gernards Tisch, fand einen uneröffneten Umschlag, der seine eigene Handschrift trug, und war darob so verblüfft, dass er ihn im ersten Augenblick nicht erkannte. Es war Ernas Brief, den er selber in Mannheim geschrieben hatte. Die wird wieder ein schönes Gezeter anheben, wenn sie so lange keine Antwort erhält. Eigentlich nicht mit Unrecht. Unordentliches Gesindel beim Theater. Endlich kam Telscher dahergeschlendert. Esch freute sich beinahe, ihn wiederzusehen. Telscher war gnädig. »Na, höchste Zeit, dass Sie wieder da sind. Jeder macht seine Privatgeschäfte und der Telscher soll die lausige Arbeit allein besorgen.« »Wo Gernard sei?« »Nur in München, bei der werten Familie. Bald müsst ihr kommen, der Herr Direktor. Gestern waren keine 50 Leute im Saal. Man muss das mit dem Oppenheimer besprechen.« »Schön«, sagte Esch. »Gehen wir zu Oppenheimer.« Mit Oppenheimer kamen sie überein, dass die Schlussrunden angesetzt werden sollten. »Hab ich Sie gewarnt oder nicht?« sagte Oppenheimer. »Ringkämpfe gut. Aber ewig Ringkämpfe, wen interessiert das?« Esch konnte es recht sein. Er brauchte sich ja bloß seinen Nutzen bei Gernards Rückkunft auszahlen zu lassen, und je eher Schluss gemacht würde, desto eher kämen sie nach Amerika. Diesmal nahm er Telscher freiwillig zum Mittagessen mit, denn jetzt galt es, das amerikanische Projekt in Angriff zu nehmen. Er sagte, dass er noch zum Polizeipräsidium müsse, und sie machten den kleinen Umweg. In einem Papierladen kaufte Esch Zeitungen und einen Briefumschlag. Die Zeitungen steckte er ein, und den Briefumschlag versah er sogleich mit einer schlingenreichen Anschrift. Dann entnahm er der Brieftasche die sorglich gefaltete Anzeige, tat sie in den Umschlag und ging zum Präsidium hinüber. Sie traten bei Mutter Händchen ein, und Esch wagte nicht, sich im Lokale umzusehen. Endlich hob er die Augen und fand an der Stelle von Händchens Bild einen weißen Fleck, an dessen Rand Spinnweben hingen. Er wurde fast übermütig. Teils aus Übermut, teils um Teltscher von dem Bilde abzulenken, ging er zum Musikautomaten und ließ ihn sein lärmendes Stück spielen. Auf den Lärm hin erschien Mutter Händchen. Er hätte sie gerne als Frau Esch vorgestellt, und wenn er solch liebevollen Scherz unterdrückte, so geschah es nicht nur, weil er ihr dankbar war und bereit, sie in ihrer Zurückhaltung zu schonen, sondern auch, weil der Herr Teltscher Teltini eines solchen Vertrauens durchaus unwürdig war. Vielmehr sagte er offen, dass er noch bleiben und seine Zeitungen lesen wolle. Er nahm die Zeitungen aus der Tasche, aber er steckte sie wieder ein, blieb sitzen. Friedlich ruhten seine Hände auf den Knien. Er mochte nicht lesen, betrachtete den hellen Fleck an der Wand. Und wie es still geworden war, ging er hinauf. Er war Mutter Händchen dankbar, und sie hatten einen angenehmen Nachmittag. Sie sprachen wieder vom Verkauf der Wirtschaft, und Esch meinte, dass vielleicht Oppenheimer einen Käufer finden würde, und sprachen zärtlich von ihrer Heirat. Abends wollte er sich pflichtgemäß auf die Mädchensuche begeben. Indes er überlegte sich's, musste erst mal schauen, was der Junge, der Harry, trieb. Er suchte ihn vergebens und wollte das Saulokal schon verlassen. Da kam Alfons. Der Dicke war in einem komischen Zustand. Seine fettigen Haare klebten in Unordnung am Schädel, sein Seidenhemd stand offen, ließ die haarlose weiße Brust sehen, und irgendwie war man an zerwühlte Polster gemahnt. »Hallo, Alfons. Was gibt es?« Der Musiker sah ihn aus seinem Fett heraus glanzlos und feindselig an. Endlich, »Heiliger Gott, das ist unerhört!« »Ist dran schuld und fragt, was los ist. Harry ist tot. Herr Ronald.« »So, so, Harry war tot.« Das hatte irgendwo seine Richtigkeit, es hatte so kommen müssen. Esch wusste nur nicht, welche Richtigkeit es damit hatte. Er sagte, armer Kerl, und plötzlich wusste er es, war voll eines befreiten Glückes, weil er mittags den Brief beim Polizeipräsidium abgegeben hatte. Hier hoben sich endlich einmal Mord und Gegenmord, Post und Gegenpost kontomäßig auf. Hier war einmal ein korrekt glattgestelltes Konto gefunden. Armer Kerl. Warum hat er es getan? Alfons glotzte ihn entgeistert an. Er hat es doch in der Zeitung gelesen. Was? Da! Alfons deutete auf den Pack Zeitungen, die aus der Rocktasche Eschs hervorlugten. Esch zuckte die Achseln. Die Zeitungen hatte er vergessen. Er zog sie heraus. Da stand nun schwarz umrandet und groß und in vielen Wiederholungen auf der letzten Seite, denn keine seiner Unternehmungen, noch die Beamten, noch die Arbeiter hatten sich die Wehmut nehmen lassen, die Trauernachricht auszugeben, dass Herr Eduard von Bertrand, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Ritter hoher Orden und so weiter, nach kurzem schwerem Leiden heimgegangen sei. Im Texte vorne aber war neben ehrenvollen Nachrufen zu lesen, dass der Verblichene mutmaßlich in plötzlicher geistiger Umnachtung durch einen Revolverschuss seinem Leben ein Ende bereitet habe. Dies alles las Esch, und es interessierte ihn wenig. Er stellte bloß fest, wie richtig es gewesen war, dass man das Bild heute entfernt hatte. Mit einer kleinen, ironischen Grimasse klopfte er dem Dicken wohlwollend und beruhigend auf den schwammigen Rücken, zahlte ihm den Schnaps und ging zu Frau Händchen. Lang und bequem ausschreitend denkt er an Martin und dass ihm der nun nicht mehr mit seinen harten Krücken nachlaufen und ihn bedrohen würde. Und auch das war gut. Nun benahm sich Esch schon fast wie ein Bräutigam oder richtiger wie ein Beschützer. Denn sie hatten von ihrer Verbindung zwar noch nichts verlauten lassen, Esch hingegen wusste, was sich einer schwachen Frau gegenüber ziemt. Und sie gestattete, dass er ihre Interessen wahrte. Nicht nur mit dem Mann, der das Mineralwasser und das Eis brachte, durfte er unterhandeln, sondern auch mit Oppenheimer, der auf seine Anregung hin mit der Veräußerung der Wirtschaft betraut worden war. Er war gekommen, um das Haus zu besichtigen, aber mitten auf der Stiege blieb er stehen. Nicht zu erklären, die Sache mit dem Gernert. Ich würde ihm doch Gott behüt nichts zugestoßen sein. Eigentlich kümmert's mich blutwenig. Auf alle Fälle werde ich dem Gernert nach München telegrafieren. Er soll kommen, Ordnung machen. Esch billigte die Maßnahme und das Telegramm wurde abgeschickt. Sie erhielten keine Antwort. Beunruhigt sandten sie 2 Tage später eines mit Rückantwort an Frau Gernert und mussten erfahren, dass Gernert gar nicht daheim gewesen sei. Das war verdächtig. Und am Wochenende hatten die Zahlungen zu erfolgen. Man war genötigt, die Polizei zu verständigen. Die Polizei eruierte bei der Darmstädter, dass schon vor etwa 3 Wochen der ganze Rest des Kontos von Gernert abgehoben worden sei. Und nun gab es keinen Zweifel mehr. Gernert war mit dem Gelde durchgebrannt. Mit Amerika war es also Essig, endgültig. Jetzt hieß es in Köln bleiben. Die Käfigtür war zugefallen. Man war eingesperrt. Die Fackel der Freiheit war erloschen. Sonderbarerweise konnte er Gernert nicht böse sein. Viel eher war die Schuld einem Größeren anzulasten, einem, der trotz Verlockung und Hoffnung vornehm es verschmäht hat, nach Amerika zu flüchten. Ja, so war wohl das Gesetz, wenn auch nicht die Gerechtigkeit. Wer sich opfert, der muss eben zuerst seine Freiheit hergeben. Nichtsdestoweniger blieb es eine unwahrscheinliche Lage. Esch wiederholte, eingesperrt, als müsste er sich selber bestätigen. Und beinahe guten Glaubens und nur zu einem geringen Teil mit schlechtem Gewissen erzählte er Mutter Händchen, dass sie die Amerikareise bis auf Weiteres verschieben müssten, da Gernert vorausgefahren sei, das Geschäft drüben in Angriff zu nehmen. Mutter Händchen freilich durfte man erzählen, was man wollte. Sie hatte sich weder für die Ringkämpferei noch für den Herrn Direktor Gernert je interessiert und von den äußeren Geschehnissen nahm sie überhaupt bloß das auf, was ihr in den Kram passte. So hörte sie auch jetzt nichts anderes, als dass es zu der gefürchteten Fahrt ins Abenteurerland nicht kommen werde, und es war wie ein laues Bad der Beruhigung, in das ihre Seele unverhofft gesetzt worden war und das sie erst schweigend genießen musste, ehe sie sagte, »Morgen lasse ich den Maler holen.« »Sonst wird's Winter, und die Wände trocknen nicht ordentlich.« Esch gab nach, zuckte die Achseln. »Möglich, dass wir es im Kaufpreis wieder hereinbringen.« »Ja.« »Ja«, sagte Mutter Händchen. Trotzdem konnte sie einen Rest Unsicherheit nicht abschütteln. Wer wusste schon, ob das amerikanische Gespenst wirklich gebannt war? Und sie befand es für durchaus angemessen, sich ihre Bleibe und Sicherheit was kosten zu lassen. Daher waren Esch und Oppenheimer höchst angenehm überrascht, als es bloß wenigen Zuredens bedurfte, um Frau Händchen zu der Einsicht zu bringen, dass das Theatergeschäft während Gernerts Abwesenheit finanziert werden müsste. Solcher Art wurde Mutter Händchen Teilhaberin an Telschers neuem Theaterunternehmen. Kraft Oppenheimers Vermittlung wurde es in dem betriebsamen Duisburg eingepachtet und berechtigte zu der Hoffnung, dass Mutter Händchen an reichlichen Gewinnen partizipieren würde. Esch hatte 3 Bedingungen gesetzt. Erstens behielt er sich das buchhalterische Kontrollrecht vor. Zweitens waren vor Auslösung des Fundus die Kapitalrückstände an Lohberg und Erna auszubezahlen. Das war nur recht und billig, wenn auch Mutter Händchen nichts davon zu wissen brauchte. Und drittens legte er den verwunderten Herren Telscher und Oppenheimer die vertragliche Verpflichtung auf, die Glanznummer des Messerwerfens aus den allfälligen Jongleurvorführungen zu streichen. »Meschugge«, sagten die beiden Herren, aber Esch kehrte sich nicht daran. Soweit hatten sich die Dinge eigentlich in eine recht anständige Ordnung gefügt. Das von Mutter Händchen gebrachte Opfer hatte ihn nun auf ewig ihr verpflichtet und seine Entscheidung unwiderruflich gemacht. Der helle Fleck an der Wand, wo des Schenkwirts Bild gehangen hatte, war jetzt übermalt, so dass man meinen konnte, das Bild sei lediglich der Ausmalung wegen entfernt worden. Aus keinem anderen Grunde. Nun tauchte auch noch Lohberg auf. Zeigte sich misstrauisch, weil bloß das Kapital, nicht aber der in Aussicht gestellte Gewinstanteil ausbezahlt worden war. Solche Forderungen hatten Esch gerade noch gefehlt. Allerdings, als der Idiot ein wenig verlegen und doch mit einigem Stolz andeutete, dass ihnen jeder Groschen wichtig wäre, weil Erna nun bald so weit sei und daher mit der Heirat ernst gemacht werden müsse, da klang es für Esch wie eine Stimme aus dem Jenseits und er wusste, dass das Opfer noch nicht vollendet war. Die Gewinne sollen möglichst nachgezahlt werden. Als Tauftaler. Was blieb ihm sonst zu tun übrig? Er strich sich über das kurze, steife Haar und ein kühles, prickelndes Gefühl haftete im Handteller. Es war ja alles in Ordnung. Erna wird ein eheliches Kind kriegen und er wird Mutter Händchen heiraten. Und das Lokal wird frisch gemalt und mit braunem Linoleum bespannt. Und niemand ahnte, was sich hinter den schönen, glatten Aspekten alles verbarg. Keiner wusste, von wem das Kind gemacht worden war, das nun Lobergs Namen tragen würde, und dass die vollkommene Liebe, in die er sich hatte retten wollen, nichts als Lug und Trug war, nackter Schwindel, um zu vertuschen, dass er hier als ein x-beliebiger Nachfolger des Schneidermeisters herumlief, in diesem Käfig herumlief als einer, der an Flucht und weite Freiheit dachte und doch nur an den Gitterstäben rütteln konnte. Oft mied er jetzt das Haus. Es war eng und unvertraut geworden. Er trieb sich an den Ufern umher, besah die Reihe der Schuppen, schaute den Schiffen nach, die langsam den Strom hinabschwammen, kam zu der Rheinbrücke, schlenderte weiter zum Polizeipräsidium, zum Opernhaus, gelangte in den Volksgarten. Auf einer Bank zu stehen, die Mädchen mit den Tambourins vor sich und zu singen. Ja, das war vielleicht das Richtige. Von der gefangenen Seele zu singen, die durch die Kraft der erlösenden Liebe befreit wird. Sie mochten schon recht haben, die Heilsarmee-Idioten, dass man vor allem den Weg zur wahren, vollkommenen Liebe finden muss. Selbst die Fackel der Freiheit vermag wohl nicht zur Erlösung zu leuchten. War doch auch jener, trotz aller möglichen Amerika- und Italienreisen, nicht erlöst worden. Mutter Händchen ließ die Gaststube mit braunem Linoleum bespannen. Und jetzt, da die Gefahr der Auswanderung wohl endgültig gebannt war, begann sie selber, von den amerikanischen Luftschlössern zu sprechen. Er ging darauf ein, teils weil er fühlte, dass sie ihm mit solchen Gesprächen eine Freude zu machen glaubte, teils aus Pflichtgefühl. Denn wird er Amerika auch kaum mehr zu Gesicht bekommen, er wird den Weg dorthin nicht mehr verlassen, wird sich nicht umwenden, trotz des Unsichtbaren, der mit der Lanze folgt, bereit zuzustoßen. Er sprach mit Mutter Händchen von dem freien Amerika und von dem Verkauf der Wirtschaft und von der Heirat wie mit einem Kinde, dem man gern seinen Willen tut. Und manchmal konnte er sie nun wieder Gertrud nennen, mochte sie auch in den Nächten, da er in sie versank, ihm namenlos sein. Sie gingen Hand in Hand, gleichwohl ein jeder auf seinem andern und unendlichen Weg. Als sie dann geheiratet hatten und die Wirtschaft um einen viel zu billigen Preis verschleudert worden war, da waren es Stationen auf dem Wege des Sinnbilds, dennoch Stationen auf dem Wege der Annäherung an das Höhere und Ewige, das man, wäre Esch kein Freigeist gewesen, sogar das Göttliche hätte nennen können. Aber er wusste trotzdem, dass wir hier auf Erden alle auf Krücken unseren Pfad zu gehen haben. Viertes Kapitel. Als das Theater in Duisburg bankerott machte und Telscher mit Ilona wieder brotlos zu werden drohte, steckten Esch und seine Frau fast den ganzen Rest ihres Vermögens in das Theatergeschäft. Und bald hatten sie das Geld endgültig verloren. Doch Esch fand nun die Stelle eines Oberbuchhalters in einem großen Industrieunternehmen seiner luxemburgischen Heimat, und seine Gattin bewunderte ihn darob nur umso mehr. Sie gingen Hand in Hand und liebten einander. Manchmal schlug er sie noch, aber immer weniger. Und schließlich gar nicht mehr. Hermann Broch, Die Schlafwandler. 1903, Esch oder die Anarchie. Teil 4. Erzähler Manfred Zapatka. Bertrand Müller, Werner Wölbern. Esch, Bernhard Schütz. Mutter Händchen, Sabine Orléans. Erna, Caroline Ebner. Martin, Thomas Leubel. Alfons, Timo Schwarz. Korn, Stefan Zinner. Telcher, Samuel Finzi. Oppenheimer und Prediger, Stefan Wilkening. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Katja Langenbach. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk und Hessischer Rundfunk 2008. Redaktion Herbert Kapfer. Hermann Broch, Die Schlafwandler. 1918, Huguenot oder die Sachlichkeit. Erstes Kapitel. Huguenot, dessen Vorfahren wohl Hagenau geheißen haben mochten, ehe das elsässische Land 1682 von den Truppen Korns besetzt worden war, hatte durchaus den Habitus eines bürgerlichen Alemannen. Beleibt und untersetzt, trug er Augengläser seit seiner Jugend, oder präziser gesagt, seit jenen Tagen, da er in Schlettstadt dem Handelsschulstudium oblag. Und als er sich zur Zeit des Kriegsausbruchs seinem 30. Lebensjahr näherte, waren alle Züge der Jugendlichkeit aus seinem Gesicht und aus seinem Gehaben verschwunden. Seine Geschäfte betrieb er im Badischen und im Württemberg, teils als Filiale des väterlichen Unternehmens André Huguenot, Textilien Colmar Elsass, teils auf eigene Rechnung und als Vertreter elsässischer Fabriken, deren Erzeugnisse er in jenem Rayon absetzte. Sein Ruf in Branchenkreisen war der eines strebsamen, umsichtigen und soliden Kaufmanns. Sicherlich hätte ihn sein kaufmännisches Ethos eher dem zeitgerechteren Schleichhandel als dem Kriegshandwerk verpflichtet, doch er nahm es ohne weitere Auflehnung hin, als man sich 1917 über seine hochgradige Kurzsichtigkeit bedenkenlos hinwegsetzte und ihn zu den sogenannten Waffen rief. Zwar gelang es ihm noch während der Ausbildungszeit in Fulda, das eine oder das andere Tabakgeschäft abzuschließen, aber bald genug ließ er es bleiben. Nicht nur, weil der Dienst ihn für alle anderen Dinge müde machte oder abstumpfte, es war bloß so angenehm, an nichts anderes mehr denken zu müssen. Und von ferne her gemahnte es an die Schulzeit. Man wurde wie ein Schuljunge behandelt. Und auch als das Bataillon endlich zur Front abging, kindische Lieder singt und mit Fähnchen geschmückt, primitive Unterkünfte in Köln und Lüttich beziehend, vermochte sich der Füsilier Huguenot von der Vorstellung eines Schulausflugs nicht freizumachen. An einem Abend wurde seine Kompanie in die Kampflinie gebracht. Es war eine ausgebaute Schützengrabenstellung, der man sich durch lange gesicherte Laufgräben zu nähern hatte. In den Unterständen herrschte beispielloser Schmutz. Der Fußboden war mit trockenem und frischem Tabakspeichel allenthalben bespuckt. An den Wänden gab es Urinstreifen. Ob es nach Fäkalien oder nach Leichen stank, war nicht zu unterscheiden. Damals wurde von den verschiedenen Generalstäben gemeldet, dass am flandrischen Abschnitt völlige Ruhe herrsche. Trotz alledem begann nach Einbruch der Dunkelheit eine beiderseitige Artillerieschießerei, die immerhin arg genug war, um den Neuankömmlingen allen Schlaf zu rauben. Huguenot saß auf einer Art Pritsche, hatte Leibschmerzen. Und erst nach geraumer Zeit merkte er, dass er in allen Gelenken zitterte und klapperte. Huguenot hätte sich gern beschwert. Dies alles ging gegen die Verabredung. Übel und käsig, wie ihm zumute war, sehnte er sich nach Luft. Und als das Zittern in den Knien nachließ, schlich er auf lahmen Beinen zum Eingang des Unterstands, hockte sich dort auf eine Kiste und starrte mit leeren Augen in den feuerwerkartigen Himmel. Das Bild eines in einer Orangewolke gen Himmel auffliegenden Herrn mit erhobener Hand kam ihm immer wieder vor Augen. Dann erinnerte er sich an Colmar und dass man seine Schulklasse einmal ins Museum geführt und mit Erklärung gelangweilt hatte. Aber vor dem Bild, das wie ein Altar in der Mitte stand, hatte er sich gefürchtet. Eine Kreuzigung. Ja, eine Kreuzigung. Und Kreuzigungen liebte er nicht. So saß Huguenot am Eingang des Unterstands wie eine Schildwache. Sein Kopf lehnte an einem Pfosten. Er hatte den Mantelkragen hochgeschlagen. Er fror nicht mehr, er schlief nicht und er wachte auch nicht. Als das erste Morgengrauen kalt und bleiern dämmerte, bemerkte Huguenot die Grasbüschel am Grabenrand und einige vorjährige Gänseblümchen. Da kroch er heraus und entfernte sich. Er wusste, dass er von den englischen Linien ohne weiteres abgeschossen werden konnte und dass er von den deutschen Posten auch gehörige Unannehmlichkeiten zu gewärtigen hätte. Aber die Welt lag wie unter einem Vakuumrezipienten. Huguenot musste an eine Käseglocke denken. Die Welt lag grau, madig und vollkommen tot in unverbrüchlichem Schweigen. Grau, madig und vollkommen tot in unverbrüchlichem Schweigen. Zweites Kapitel. Umgeben von der klaren Luft, die den Frühling vorbereitet, zieht der Deserteur waffenlos durch die belgische Landschaft. Wer aber wie Huguenot ein treffendes Scherzwort rasch auf der Lippe hat, wer mit strahlenfreundlichem Gesicht ins Gehöft tritt, der kann leicht ein Lager auf dem Heuboden erhalten. Der mag des Abends mit der Familie in der dunklen Stube sitzen und von den Gewalttaten der Preußen erzählen und wie sie es im Elsass getrieben haben. Er wird Beifall finden. Er erhält auch seinen Teil von den spärlich versteckten Vorräten. Und wenn er Glück hat, besucht eine Magd den Fremdling im Heu. Huguenot wandte sich gegen Süden, vermied die Städte, suchte die Dörfer auf, kam durch den Hennegau, kam in die Ardennen. Damals hatte der Krieg schon viel an Korrektheit eingebüßt und man war den Deserteuren nicht mehr so scharf auf den Fersen wie ehedem. Es waren ihrer zu viele. Er kam von den Ardennen ins deutsche Land, kam in die finstere Eifel, wo es noch recht winterlich war und das Gehen beschwerlich. Die Bewohner kümmerten sich nicht um ihn. Sie waren unwirsch und verschlossen und hassten jeden Mund, der ihnen ihr bisschen Essen wegnehmen wollte. Er kam ins deutsche Land, kam in die finstere Eifel. Die Bewohner, unwirsch, verschlossen und hassten jeden Mund, der ihnen ihr bisschen Essen wegnehmen wollte. Drittes Kapitel. Das Städtchen lag von Weinbergen umgeben in einem Nebental der Mosel. Die Weinberge waren bereits bestellt, geradlinig waren die Stöcke gerichtet, da und dort unterbrochen von rötlichem Felswerk. Drüben, jenseits des Flusses, lag die Kaserne, an ihrer üblichen ärarischen Bauweise als solche kenntlich. Lag ein klosterähnliches Gebäude, von dem Huguenot später erfuhr, dass es die Strafanstalt war. Doch die Straße senkte sich freundlich und bequem zur Stadt hinab, und als er durch das mittelalterliche Stadttor schritt, ein Fieberköfferchen in der Hand, wie einst den Musterkoffer, da war es Huguenot nicht einmal unangenehm, dass dies so sehr an seinen Einzug in württembergische Orte erinnerte, die er einstmals, wie lange war dies schon her, zwecks Kundenbesuchs betreten hatte. Und Huguenot, als müsste er seine Ferien noch einmal recht genießen, machte sich einen guten Abend. Der Moselwein wurde ohne Lebensmittelkarte verabreicht und war ein ausgezeichneter Tropfen geblieben, trotz des Krieges. Huguenot vergönnte sich 3 Kännchen, und es wurde spät dabei. 3 Kännchen. Er wunderte sich selber. Ohne Geschäft und trotzdem zufrieden. So zufrieden, dass er gern bei dem Gedanken an all die Schwierigkeiten verweilte, die sich unweigerlich einstellen würden, wenn ein Mann wie er, ein Mann ohne Ausweispapiere, ohne Kundenstock in einer fremden Stadt ein Geschäft begründen und Kredit finden wollte. Und sich diese Verlegenheiten auszumalen, war ausgesprochen erheiternd. Möglich, dass der Wein daran Schuld trug. Jedenfalls fühlte sich Huguenot nicht als sorgenbedrückter Geschäftsreisender, sondern als ein fröhlicher und leicht beschwingter Tourist, da er mit etwas dumpfem Kopf sein Bett aufsuchte. Ein fröhlicher, leicht beschwingter Tourist mit etwas dumpfem Kopf. Viertes Kapitel. Gödicke, Ludwig, verschüttet, zum Schreien geöffneter Mund, mit Erde angefüllt, blau, schwärzlich. – Als man den Maurer und Landwehrmann Ludwig Gödicke aus dem verschütteten Graben herausbuttelte, war sein zum Schreien geöffneter Mund mit Erde angefüllt. Sein Gesicht war blau und schwärzlich und der Herzschlag war nicht zu finden. Hätten die beiden Sanitätssoldaten, die ihn in die Hände bekamen, nicht über seinen Tod und sein Leben eine Wette abgeschlossen, so wäre er kurzerhand wieder begraben worden. Dass er die Sonne und die besonnte Welt aufs Neue sehen sollte, verdankte er jenen 10 Zigaretten, die den Siegespreis der Wette gebildet hatten. Mit der künstlichen Atmung kamen die beiden zwar nicht ganz zurecht, obwohl sie sich heftig abmühten und schwitzten, aber sie nahmen ihn mit und sie ließen nicht ab, ihn den Ärzten zuzuschieben. So lag das Objekt ihrer Wette 4 Tage lang im Feldlazarett, lag unbeweglich und mit schwarzer Haut. Nur stückweise, sozusagen halb zigarettenweise, trat das Leben in seinen Körper, und diese Langsamkeit und diese Vorsicht waren zweckentsprechend und natürlich, denn der zerquetschte Körper verlangte nach äußerster Regungslosigkeit. Dass er weiterlebte, war unerklärlich. Und die Meinung des Oberstabsarztes Kuhlenbeck, es hätte der Körper von all dem unter die Haut gequetschtem Blute gelebt, verdiente kaum den Namen einer Meinung, geschweige denn den einer Theorie. Besonders der Unterleib war arg hergenommen. Man machte ihm kühle Packungen, doch ob sie ihm Linderung brachten, das war nicht zu erkennen. Nein. Nein. So lag der Landwehrmann Gödicke auf luftgeschwellten Kautschukringen in seinem Bette, und während man seinem ausgemergelten Leib, dem anders kaum beizukommen war, nun langsam Nährklismen einlaufen ließ, versammelte sich seine Seele, unverständlich dem Oberstabsarzt Kuhlenbeck, unverständlich dem Oberarzt Flurschütz, unverständlich der Schwester Carla, versammelte sich seine Seele qualvoll um sein Ich. Gödicke, Ludwig. Unterleib auf luftgeschwellten Kautschukringen. Ausgemergelt. Seele, unverständlich. Oberstabsarzt Kuhlenbeck, Oberarzt Flurschütz. Fünftes Kapitel. Hugno erwachte zeitig. Er ist ein fleißiger Mensch. Anständiges Zimmer, gutes Bett. Hugno kratzte seine Schenkel. Dann versuchte er, sich zu orientieren. Gasthof, Marktplatz, drüben liegt das Rathaus. Hinter der Stadt sind die Weinberge. Ja, und in manchen steht das Unkraut. Der Mann ist gefallen oder in Gefangenschaft. Die Frau kann es allein nicht schaffen oder treibt sich mit dem anderen herum. Außerdem sind die Weinpreise unter Staatskontrolle. Wer es da nicht versteht, von hinten herum zu verkaufen, für den verlohnt es sich nicht, den Weingarten zu bestellen. Und dabei sind's prima Sorten. Prima? Ein bisschen schwer im Kopf wird einem davon. Eigentlich müsste so eine Kriegerwitwe so einen Weinberg billig verkaufen. Hugno überlegte, welche Käufer für Moselweinlagen in Betracht kämen. Die müsste man finden. Daran wäre keine schlechte Provision zu verdienen. Hugno sprang aus dem Bett. Sein Plan war gefasst. Vor dem Spiegel machte er sich zurecht, kämmte sich die Haare zurück. Sie waren lang gewachsen, seitdem sie der Kompaniefriseur abrasiert hatte. Hugno nahm eine Strähne, legte sie über die Stirn. Sie reichte fast bis zur Nasenspitze. Nein, so konnte man nicht unter Leute gehen. Vor Feiertagen lässt man sich die Haare schneiden. Es waren zwar keine Feiertage, aber so ähnlich war es doch. Der Morgen war hell, ein wenig kühl. Im Friseurladen standen 2 gelbe Lehnsessel mit schwarzen Ledersitzen. Der Meister, ein wackeliger alter Mann, tat Hugno den nicht ganz sauberen Frisiermantel um. Oben steckte er ihm Papier in den Kragen. Hugno scheuerte ein wenig mit dem Kinn hin und her. Das Papier kratzte. Am Haken hing eine Zeitung und Huguenot ließ sie sich reichen. Es war der in der Stadt erscheinende Kurtriersche Bote. Der Kurtriersche Bote mit der Beilage Landwirtschaft und Weinbau im Moselland. Just das, was er brauchte. Er saß still, studierte das Blatt und dann betrachtete er sich im Spiegel. Man hätte ihn für einen der Honoratioren des Ortes halten können. Die Haare waren wunschgemäß geschoren. Wunschgemäß, kurz, solid und deutsch. Frisch rasiert, ein rasierter und frischer Mensch mit dem Geruch von Kölnisch Wasser in der Nase, marschierte er zum Gasthof zurück. Als er den Hut abnahm, roch er hinein. Es roch nach Pomade und auch dies war zufriedenstellend. Im Speisesaal war es leer. Huguenot erhielt seinen Kaffee und die Kellnerin brachte auch eine Brotkarte, von der sie einen Abschnitt abtrennte. Butter gab's nicht, bloß eine schwärzliche, sirupartige Marmelade. Auch der Kaffee war kein Kaffee. Und während Huguenot die heiße Flüssigkeit schlürfte, rechnete er, wie viel die Fabrikanten am Kaffeeersatz verdienten. Er rechnete neidlos und fand es in Ordnung. Freilich, Weinanlagen in der Moselgegend zu billigem Preis erwerben, war auch kein schlechtes Geschäft, war eine prima Kapitalplatzierung. Und als er sein Frühstück beendet hatte, machte er sich daran, eine Kaufanzeige für preiswerte Weinlagen aufzusetzen. Dann begab er sich mit dem Inserat zum Kurtrierschen Boten. Sechstes Kapitel. Das Bezirkskrankenhaus war völlig militarisiert. Durch die Krankenräume ging der Oberarzt Dr. Friedrich Flurschütz. Er trug die Uniformmütze zu seinem weißen Ärztekittel. Leutnant Jarecki behauptete, dass dies einen lächerlichen Eindruck mache. Jarecki war im Offizierszimmer 3 untergebracht. Das war ein Zufall gewesen, denn die zweibettigen Zimmer waren für die Stabsoffiziere bestimmt. Aber nun blieb er schon dort. Er saß auf dem Bettrand, als Flurschütz eintrat. Die Zigarette im Mund saß er da und hatte den Arm in der geöffneten Bandage auf dem Nachttisch liegen. Na, wie geht's, Jarecki? Jarecki deutete auf den Arm. Der Oberstabs war eben hier. Flurschütz tastete vorsichtig daran herum. Miese Sache. Weitergegangen? Der Arm lag da, rötlich, der Handteller aufgepolstert. Die Finger wie rote Würste. Um das Handgelenk herum ein Kranz gelber Eiterblasen. Ja, wieder ein paar Zentimeter. Der Alte will amputieren. Machen Sie sich nichts draus. Ist der Linke. Ja, wenn ihr bloß schneiden könnt. Was wollen Sie? Es war das Jahrhundert der Chirurgie. Gekrönt von einem Weltkrieg mit Kanonen. Jetzt lernen wir auf Drüsen um. Und beim nächsten Krieg werden wir diese verfluchten Gasvergiftungen schon glänzend behandeln. Vorderhand bleibt wohl wirklich nichts anderes übrig als schneiden. Er hatte mit der gesunden rechten Hand eine Zigarettenschachtel aus dem offenen Fach unter der Lade des Nachttisches genommen und hielt sie Flurschütz hin. Nächster Krieg. Sie werden doch nicht glauben, dass dieser je aufhören wird. Sie sollten nicht so viel rauchen. Schwester Mathilde kam herein. Sauerei mit dem Gas. Er schaute noch zu, wie die Schwester den Arm einschlug. Und dann setzte er seinen Rundgang fort. An den beiden Enden des breiten Korridors waren die Fenster weit geöffnet, aber der Krankenhausgestank war nicht hinauszukriegen. Siebtes Kapitel. Das Haus lag in der Fischerstraße, einem der krummen Gässchen, die zum Flusse hinabführen. Neben der Haustür zeigte ein schwarzes, rissiges Blechschild in blassen Goldbuchstaben Kurtriersche Bote. Redaktion und Verlag im Hofe. An den Hof schloss sich der Garten an. Dort blühten einige Kirschbäume. Und dahinter weitete sich der Blick auf das schöne Berggelände. Das Stallgebäude rechts besaß statt des ersten Stockwerks ein hohes Heubodendach. Und eine der Stalltüren war durch ein großes, nüchternes Eisenfenster ersetzt worden, hinter dem man eine Druckmaschine arbeiten sah. Von dem Mann bei der Druckmaschine erfuhr Huguenot, dass Herr Esch drüben im ersten Stock anzutreffen sei. Huguenot erklomm also die Hühnerleiter und geriet unmittelbar an die Tür mit der Aufschrift Redaktion und Verlag, allwo Herr Esch, Besitzer und Herausgeber des Kurtrierschen Boten, seines Amtes waltete. Es war ein hagerer Mann. Hager, mit bartlosem Gesicht. Manches erinnerte an einen Schauspieler, manches an einen Pfarrer, manches an ein Pferd. Das überreichte Inserat wurde mit der Miene eines Untersuchungsrichters und wie ein Manuskript geprüft. Huguenot griff nach der Brieftasche, der er einen 5-Mark-Schein entnahm, gewissermaßen andeutend, dass er diesen Betrag für das Inserat anlegen wolle. Aber der andere gab darauf nicht Acht. Sie wollen also die Leute hier auspowern. Spricht sich wohl schon herum, das Elend unter unseren Weinbauern. Das war eine unvermutete Aggression, und Huguenot hatte den Eindruck, dass sie auf eine Emporschraubung des Annoncenpreises angelegt sei. Er brachte also noch eine Mark zum Vorschein, erzielte damit aber bloß das gegenteilige Resultat. Danke, das Inserat wird nicht gebracht. Sie wissen offenbar nicht, was feile Presse heißt. Sehen Sie, ich bin weder für Ihre 6 Mark feil, noch für 10, noch für 100. Esch ging mürrisch vergrämten Gesichts im Zimmer auf und ab, mit schweren, ungelenken Schritten, die schlecht zu seiner Hagerkeit passten. Esch führte Selbstgespräche. Jetzt kommen schon die Aasgeier über die armen Leute. Aber wenn man die Öffentlichkeit auf das Elend aufmerksam machen will, dann hat man's mit dem Zensor zu tun. Huguenot besah die Dinge auf dem Tisch. Eine leere Kaffeetasse mit braun eingetrockneten Trinkspuren. Eine bronzene Nachbildung der New Yorker Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue? Aha, ein Briefbeschwerer. Eine Petroleumlampe, deren weißer Docht im Glasgefäß von ferne her und unartikuliert an einen Fötus oder an einen Bandwurm in Spiritus erinnerte. In der Mitte der gelbgetünchten Wand an einem zufälligen Nagel hing ein kleines vergilbtes, schwarz gerahmtes Bild. Badenweiler mit dem Schlossberg. Vielleicht war es eine alte Ansichtskarte. Wo kommen Sie eigentlich her? Wer hat Sie hergeschickt? Von hier sind Sie nicht. Und Sie werden mir nicht weismachen, dass Sie selber hier Weinbauer werden wollen. Sie wollen hier nur spionieren. Einsperren sollte man Sie. Ja, ob ich hier selber Weinbauern werde, das ist allerdings fraglich. Damit dürften Sie schon recht haben. Obwohl auch dies nicht ausgeschlossen wäre. Man sehnt sich ja nach Ruhe, nicht? Aber kein Mensch will ausbauern. Ein Makler ist ebenso ehrenwert wie jeder andere Mensch und er will bloß sein Geschäft zusammenbringen. Das beide Teile befriedigt, dann hat er auch seine Freude dran. Im Übrigen möchte ich Sie bitten, mit Ausdrücken wie Spion etwas vorsichtiger umzugehen. Das ist in Kriegszeiten nicht ungefährlich. Ja, ich wollte Sie nicht beleidigen, aber manchmal steigt einem der Ekel zum Halse. Auswandern sollte man nach Amerika. Wäre ich jünger, ich würde alles hinschmeißen und von vorne anfangen. Warum sind Sie eigentlich nicht an der Front? Nun, Huguenot wünschte nicht, auf das Thema einzugehen. Er wich aus. Es sei doch unbegreiflich, dass ein Mann in angesehener Position und an der Spitze einer Zeitung stehend, umgeben von einer schönen Gegend und der Achtung seiner Mitbürger und überhaupt jetzt in vorgerückten Jahren Auswanderungspläne hege. Esch grimassierte sarkastisch. Achtung meiner Mitbürger. Achtung meiner Mitbürger? Wie die Hunde sind sie hinter mir her. Ich hab's satt, mich damit herumzuschlagen. Huguenot fragte, was Herr Esch mit der Zeitung zu tun gedenke. Esch machte eine wegwerfende Handbewegung. Er habe schon so manches Mal zu seiner Frau gesagt, dass er am liebsten die ganze Pastete verkaufen würde. Das Haus würde er behalten. Er habe auch schon daran gedacht, einen Buchhandel einzurichten. Ja, da hat das Blatt unter den Anfeindungen wohl sehr gelitten, Herr Esch. Ich meine, mit dem Absatz wird es wohl nicht mehr weit her sein. Nein, das nicht. Der Bote habe seine Stammkundschaft. Die Kneipen, die Friseure, vor allem die Dörfer draußen. Die Anfeindungen beschränken sich auf gewisse Kreise in der Stadt. Aber er habe es satt, sich damit herumzuschlagen. Er habe es satt. Ob Herr Esch schon eine Preisidee hätte? Eine Preisidee? Ja, doch. 20.000 M sei das Blatt mit der Druckerei sicher unter Brüdern wert. Überdies wolle er die Räumlichkeiten auf längere Zeit, sagen wir etwa auf 5 Jahre, dem Zeitungsunternehmen kostenlos zur Verfügung stellen. Nun, ich frage nicht aus bloßer Neugier. Ich sagte Ihnen ja, dass ich Makler bin. Und vielleicht kann ich etwas für Sie tun, lieber Esch. Lieber Esch, aber 20.000? 20.000? 20.000 müssen Sie sich aus dem Kopf schlagen. Fantasie zahlt heutzutage kein Mensch mehr. Selbstgewiss und jovial kletterte Hugno die Hühnerleiter hinab. In 1 oder 2 Tagen wird man wieder hierher kommen, vielleicht sogar mit konkreten Kaufanträgen. Hugno war dessen völlig sicher. Und außerdem war es jetzt Essenszeit, also begab man sich zum Gasthof. Achtes Kapitel. Hanna Wendling war erwacht und blinzelte kurz zum Fenster hin. Durch die Spalten der Jalousien sickerte jetzt milchiges Licht. Es musste noch früh am Tage sein, oder es gab regnerisches Wetter. Dann, geschlossenen Auges, griff sie links zum Nebenbett hinüber. Es war nicht geöffnet. Polster, Plumeau, Decken waren ordentlich geschichtet und unter dem Plüschüberwurf verpackt. Ehe sie die Hand zurückzog, um sie samt der nackten Schulter wieder unter die laue Decke zu stecken, fuhr sie nochmals über den nachgiebigen und ein bisschen kühlen Plüsch. Und das war wie eine Vergewisserung, allein zu sein. Allein. Sie überlegte, ob sie sich nach links oder rechts wenden sollte, entschied sich für rechts, als würde das aufgeschichtete Nebenbett ihr die Luft entziehen, horchte noch ein wenig nach der Stille auf der Straße und Hanna Wendling, die das Unausweichliche des Tages wieder herannahen fühlte, bekam Kopfweh. Im Hinterkopf begann es. Im Hinterkopf. Sie verschränkte die Hände im Nacken und als sie in ihre Haare griff, die sich sanft um die Finger legten, vergaß sie für einen Augenblick das Kopfweh. Eigentlich hätte sie den Jungen zur Schule bringen sollen. Täglich nahm sie sich's vor. 2-mal hat sie es durchgeführt, dann hat sie es doch wieder dem Mädchen überlassen. Sie suchte nach einem Flakon mit Toilettessig und rieb sich Nacken und Schläfen, betrachtete aufmerksam ihre Augen im Spiegel. Sie waren goldbraun. In dem linken zeigte sich ein rotes Äderchen. Das kommt vom unruhigen Schlaf. Sie warf ihren Kimono um die Schultern und klingelte nach dem Mädchen. Hanna Wendling war die Gattin des Rechtsanwalts Dr. Heinrich Wendling. Sie stammte aus Frankfurt. Heinrich Wendling war seit 2 Jahren in Rumänien oder Bessarabien oder sonst wo da drunten. Neuntes Kapitel. Hugno hatte im Speisesaal Platz genommen. An einem der Nebentische saß ein weißhaariger Major. Das Mädchen stellte eben die Suppe vor ihn hin und der alte Herr zeigte ein merkwürdiges Gehaben. Mit gefalteten Händen, das rötliche Gesicht fromm verschlossen, neigte er sich ein wenig über den Tisch und erst nach Beendigung solch unverkennbaren Gebets brach er das Brot. Huguenot waren bei dem ungewohnten Anblick solchen Tuns die Augen stecken geblieben. Er winkte das Mädchen heran und fragte ziemlich ungeniert nach dem merkwürdigen Offizier. Das Mädchen beugte sich zu seinem Ohr, das sei der Stadtkommandant, ein adliger Gutsbesitzer aus Westpreußen, der für die Kriegsdauer reaktiviert worden sei. Frau und Kinder seien auf dem Gute verblieben und er stehe mit ihnen in täglichem Briefwechsel. Huguenot nickte befriedigt. Plötzlich verspürte er im Magen lähmende Kälte, und da wusste er es nun plötzlich auch, dass da ein Mann saß, der die Militärgewalt verkörperte, dass dieser Mann bloß den Arm mit dem Suppenlöffel auszustrecken brauchte, um ihn zu vernichten, dass er also gewissermaßen mit seinem Henker Tür an Tür wohnte. Mechanisch aß er, merkte nicht einmal, dass heute Fleischtag war. Mechanisch trank er, und in der extremeren, sozusagen lucideren Realität, deren er nun schon seit Wochen teilhaftig war, zerfielen die Dinge, rückten auseinander bis zu den Polen, rückten bis an die Grenzen der Welt, wo alles Getrennte wieder eins wird und die Entfernung wieder aufgehoben ist. Ohne jede Befangenheit und schnurstracks näherte er sich dem Major. Schnurstracks trat er an ihn heran. Doch kaum hatte er sich geziemend vorgestellt, da hatte er auch schon unaufgefordert Platz genommen. Und leicht floss es ihm von den Lippen. Er erlaube sich gehorsamst zu melden, dass er dem Pressedienst zugeteilt sei und sich in dessen Auftrag hier befinde. Es gebe nämlich hierorts ein Lokalblatt, Kurtrierscher Bote geheißen. Ja, ein Lokalblatt, über dessen Haltung allerlei Bedenkliches gemunkelt werde. Und er sei, ausgestattet mit entsprechenden Vollmachten, hergereist, um die Verhältnisse an Ort und Stelle zu studieren. Ja, und »Was werde ich jetzt sagen?« dachte Huguenot. Aber der Strom der Rede floss weiter. Es war, als formte sie sich erst im Munde. Ja, und da die Zensurfragen gewissermaßen und in gewissem Sinne in das Ressort des Stadtkommandos fallen, so halte er es für seine Pflicht, dem Herrn Major hier mit Aufwartung zu machen und Meldung zu erstatten. Nach seinem eigenen, wie überhaupt nach menschlichem Ermessen, sei der Kurtrische Bote eine bedenkliche Zeitung, deren Aufkauf er unbedingt empfehlen würde. Zweifelsohne sehr patriotisch, stimmte der Major zu. Ich danke für die Mitteilung. Danke. Huguenot bat angesichts solchen Wohlwollens eine Bitte, eine kurze Bitte anschließen zu dürfen. Der Herr Major, der ja hierfür als die berufenste Person gelten könne, möge doch einige zuverlässige und begüterte ortsansässige Herren nennen, die, selbstverständlich unter entsprechender Geheimhaltung, an dem Projekt zu interessieren wären. Der Major meinte, eigentlich falle diese Angelegenheit in das Ressort der Zivilverwaltung und nicht in das des militärischen Kommandos, doch könne er Herrn Huguenot den Rat erteilen, sich freitagabends hier einzufinden, da an diesem Tage stets einige Stadtverordnete und andere Herren der Bürgerschaft anzutreffen seien. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wenn Herr Major die Patronanz über die Aktion übernehmen, dann kann ich für ein gutes Gelingen garantieren. Speziell, da es sich doch um verhältnismäßig geringfügige Kapitalien handelt. Und es sehr vielen der Herren höchst interessant sein wird, solcher Art mit der Großindustrie in Füllung und in ein gewisses Kompanieverhältnis zu treten. Ausgezeichnet, wirklich ausgezeichnet. Herr Major, gestatten zu rauchen. Vielleicht aus Virtuosentum. Vielleicht, um die gewonnene Sicherheit zu befestigen, vielleicht aus bloßem Übermut, rückte er noch ein Stückchen näher an den Major heran und bat um die Erlaubnis, eine weitere Mitteilung anfügen zu dürfen. Bloß für den Herrn Major, persönlich. Ja, persönlich. Er habe nämlich bei seinen bisherigen Unterhaltungen mit dem Herausgeber jener Zeitung, einem gewissen Esch, von dem der Herr Major gewiss schon gehört habe, den sicheren Eindruck empfangen, dass hinter der Zeitung eine, wie möge er sich ausdrücken, eine ganze submarine Bewegung bedenklicher subversiver Elemente im Gang sei. Manches scheine sich ja schon herumzusprechen. Wenn aber das Zeitungsprojekt tatsächlich realisiert werde, so wäre er dann wohl in der Lage, auch in solch dunkles Treiben jenen Einblick zu gewinnen, der im Interesse des Volksganzen zu erstreben und notwendig sei. Herr Major, es ist bloß meine patriotische Pflicht. Ich werde mir also gestatten, der so ehrenden Einladung am Freitagabend Folge zu leisten. Er schlug die Hacken zusammen und begab sich leicht, fast tänzerisch an seinen Tisch zurück. 10. Kapitel. Dass Herr August Esch seine Arbeit in der Redaktion auf solch grimmig unduldsame Art betrieb und dass er sich auf diesem Platze so besonders unwohl fühlte, mag weitgehend darauf zurückzuführen sein, dass er Zeit seines Lebens einen buchhalterischen Beruf ausgeübt hatte. Viele Jahre hindurch sogar als Oberbuchhalter eines großen Industrieunternehmens in seiner luxemburgischen Heimat, ehe er, man war schon mitten im Kriege, infolge einer unvorhergesehenen Erbschaft in den Besitz des kurtrierischen Boten und des dazugehörigen Anwesens gelangte. Denn außerhalb ihres Berufes sind die Buchhalter reizbar. Wer aus seiner festgefügten Welt heraustritt oder aus ihr herausgerissen wird, ist unduldsam. Er wird zum asketischen und leidenschaftlichen Eiferer. Zum asketischen Eiferer. Ja, er wird zum Rebellen. Der einstige Buchhalter, ist er bejahrt genug, taugt eigentlich nur mehr für den kleinen Alltag des Pensionisten. Und mag es auch nur ein kleines Provinzblatt sein, dem er vorstehen soll. Denn es gibt wohl keinen Beruf, der so sehr von den Unberechenbarkeiten und den Unsicherheiten des Weltenlaufs abhängig ist, wie der eines Schriftleiters, insonders zu Kriegszeiten, in welchen Nachricht und Gegennachricht, Hoffnung und Verzweiflung, Mut und Elend so nah beieinander stehen, dass eine ordnungsgemäße Eintragung in die Bücher zur baren Unmöglichkeit wird. Kein Wunder also, dass Herr Esch, selber mit der Welt im Streite, Brüderlichkeit zu der gedemütigten und getretenen Menschenkreatur zu empfinden begann und ein Oppositioneller und ein Rebell wurde. Elftes Kapitel. Geschichte des Heilsarmeemädchens in Berlin. 1. Zu den vielen Unduldsamkeiten und Beschränktheiten, deren die Vorkriegszeit eine Fülle besaß und deren wir uns heute mit Recht schämen, gehört wohl auch das gänzliche Unverständnis gegenüber allen Phänomenen, die auch nur ein wenig außerhalb einer sich völlig rational dünkenden Welt lagen. Und weil man damals gewöhnt war, bloß die abendländische Kultur und ihr Denken als verpflichtend anzusehen, alles Übrige aber als minderwertig abzutun, so war man leichthin geneigt, alle Phänomene, die der rationalen Eindeutigkeit nicht entsprachen, der Kategorie des Untereuropäischen und Minderwertigen zuzurechnen. Und trat nun gar ein solches Phänomen wie etwa die Heilsarmee im kleinen Gewande des Friedens und der flehentlichen Bitte auf, da war des Spottens kein Ende. Heute geselle ich mich zu jeder Heilsarmee-Versammlung, die ich auf der Straße antreffe. Ich lege gerne etwas auf den Sammelteller und oft lasse ich mich in Gespräche mit den Heilsoldaten ein. Allerdings drang solche Erkenntnis mir nur langsam ins Bewusstsein. Umso mehr, als man während des Krieges den Heilsarmeeleuten bloß selten begegnete. Ich hatte zwar gehört, dass sie eine ausgedehnte karitative Tätigkeit entfalteten, aber ich war fast überrascht, als ich in einer der äußeren Straßen Schönebergs das Heilsarmeemädchen traf. Ich dürfte wohl einen etwas saloppen und hilfsbedürftigen Eindruck gemacht haben. Indes, mein freundlich überraschtes Lächeln ermunterte sie. Sie bot mir eine der Flugschriften an, von denen sie einen Pack unterm Arm trug. Wir gingen durch mehrere typische Vorstadtstraßen, vorbei an unverbauten Grundstücken, und ich redete vom Kriege. Ich glaube, dass sie mich für einen Drückeberger hielt, oder gar für einen Deserteur, der in einer Art Geständniszwang von dem Thema nicht loskam. Plötzlich hatten wir uns verirrt. Hinter uns lagen die Fabriken, lag die große Stadt Berlin. Unsere Situation war also keine verzweifelte. So scharf auch die Nachmittagssonne auf uns herniederbrannte. Wir beratschlagten, was zu tun wäre. Weiter wandern bis zum nächsten Dorf? So können wir uns nirgends sehen lassen, sagte ich. Und folgsam versuchte sie, den Staub von ihrem dunklen Uniformrock abzuklopfen. Es war der raue Stoff, aus dem die Uniformen der Schaffnerin angefertigt wurden, Ersatzstoff mit Papiergarn durchschossen. Wir sprachen wenig, bloß davon, dass ich an Durst litt. Und als es kühler geworden war, fanden wir in die Stadt zurück. 12. Kapitel Zerfall der Werte 1. Zerfall der Werte. Hat dieses verzerrte Leben noch Wirklichkeit? Hat diese hypertrophische Wirklichkeit noch Leben? Die pathetische Geste einer gigantischen Todesbereitschaft endet in einem Achselzucken. Sie wissen nicht, warum sie sterben. Wirklichkeitslos fallen sie ins Leere, dennoch umgeben und getötet von einer Wirklichkeit, die die ihre ist, da sie deren Kausalität begreifen. Sie wissen nicht, warum sie sterben. Das Unwirkliche ist das Unlogische. Ja. Das Unwirkliche ist das Unlogische. Und diese Zeit scheint die Klimax des Unlogischen, des Antilogischen nicht mehr übersteigen zu können. Es ist, als ob die ungeheure Realität des Krieges die Realität der Welt aufgehoben hätte. Eine Zeit, feige und wehleidiger denn jede vorhergegangene, ersäuft in Blut und Giftgasen. Völker von Bankbeamten und Profiteuren werfen sich in Stacheldrähte. Eine wohlorganisierte Humanität verhindert nichts, sondern organisiert sich als Rotes Kreuz und zur Herstellung von Prothesen. Städte verhungern. Städte verhungern und schlagen Geld aus ihrem eigenen Hunger. Bebrillte Schullehrer führen Sturmtrupps. Großstadtmenschen hausen in Kavernen, Fabrikarbeit und andere Zivilisten kriechen als Schleichpatrouillen und schließlich... Und schließlich, wenn sie glücklich wieder im Hinterland sind, werden aus den Prothesen wieder Profiteure. Ja. Aufgelöst jedwede Form. Ein Dämmerlicht stumpfer Unsicherheit über der gespenstischen Welt tastet der Mensch, einem irren Kinde gleich, am Faden irgendeiner kleinen, kurzatmigen Logik durch eine Traumlandschaft, die er Wirklichkeit nennt und die ihm doch nur Albdruck ist. Die große Frage, wie kann das Individuum, dessen Ideologie sonst wahrlich auf andere Dinge gerichtet war, die Ideologie und Wirklichkeit des Sterbens begreifen und sich ihr fügen? Wie kann der Mensch die Ideologie des Krieges begreifen, widerspruchslos sie empfangen und billigen? Wie konnte er das Gewehr zur Hand nehmen, wie konnte er in den Schützengraben ziehen, um darin umzukommen oder um daraus wieder zu seiner gewohnten Arbeit zurückzukehren, ohne wahnsinnig zu werden? Wie konnte er das Gewehr zur Hand nehmen, ohne wahnsinnig zu werden? Wie ist solche Wandelbarkeit möglich? Sind sie wahnsinnig, weil sie nicht wahnsinnig wurden? Gleichgültig gegen fremdes Leid. Jene Gleichgültigkeit, die den Bürger ruhig schlafen lässt, wenn im nahen Gefängnishof einer unter der Guillotine liegt oder am Pfahl erwürgt wird. Sind sie wahnsinnig, weil sie nicht wahnsinnig wurden? Ach, wir wissen von unserer eigenen Zerspaltung. Ach, und wir vermögen doch nicht, sie zu deuten. Wir wollen die Zeit, in der wir leben, dafür verantwortlich machen. Doch übermächtig ist die Zeit, und wir können sie nicht begreifen, sondern nennen sie wahnsinnig oder groß. Wir selbst, wir halten uns für normal, weil ungeachtet der Zerspaltung unserer Seele alles in uns nach logischen Motiven abläuft. Nach logischen Motiven. Gäbe es einen Menschen, in dem alles Geschehen dieser Zeit sinnfällig sich darstellte, dessen eigenes logisches Tun das Geschehen dieser Zeit ist, dann, ja, dann wäre auch diese Zeit nicht mehr wahnsinnig. Deshalb wohl sehen wir uns nach dem Führer, damit er uns die Motivation zu einem Geschehen liefere, zu einem Geschehen, das wir ohne ihn bloß wahnsinnig nennen können. Deshalb wohl sehnen wir uns nach dem Führer. Dreizehntes Kapitel. Von außen besehen, wäre das Leben Hanna Wendlings als das eines Müßiggangs in geordneten Verhältnissen zu bezeichnen gewesen. Es war ein Leben, das zwischen dem Aufstehen am Morgen und dem Niederlegen am Abend wie ein schlaffer Seidenfaden hing. Schlaff und sich kräuselnd vor Spannungslosigkeit. Das Leben in seiner Vielfalt von Dimensionen, es verlor in diesem besonderen Fall eine Dimension nach der anderen. Eine Dimension nach der anderen. Ja, es füllte kaum mehr die drei Dimensionen des Raumes aus. Man konnte mit Fug sagen, dass die Träume Hanna Wendlings plastischer und bluterfüllter waren als ihre Wachheit. Es war ein Leben, weitgehend aller Substanz entleert. Entleert. Und vielleicht aus diesem Grunde ein belangloses Leben. Und wenn auch das ethische Gewicht einer Nichtstuerin inmitten einer Zeit voller Kriegsgräuel als sehr gering einzuschätzen ist, so darf doch nicht vergessen werden, dass von all jenen, die freiwillig oder gezwungen die heldische Pflichterfüllung des Krieges auf sich genommen hatten, fast ein jeder sein ethisches Schicksal gerne mit dem Unethischen einer Nichtstuerin vertauscht hätte. Und vielleicht, wenn auch nur vielleicht, ist die Lähmung, welcher Hanna Wendling mit dem fortschreitenden und zunehmenden Krieg verfiel, nichts anderes als der Ausdruck eines höchst ethischen Entsetzens über das Grauen, dem die Menschheit sich anheimgegeben sah. Und vielleicht war dieses Entsetzen in ihr bereits so groß gewachsen, dass Hanna Wendling selber nichts mehr davon wissen durfte. Vierzehntes Kapitel. An einem der nächsten Nachmittage war Huguenot wieder bei Herrn Esch. Nun, Herr Esch, was sagen Sie? Die Sache macht sich. Welche Sache? Nur mit der Zeitung. Imbecil, dachte Huguenot. Dann bemerkte er das Kind, das er damals vor der Druckerei gesehen hatte. Ihre Tochter? Nein. Sagen Sie, Herr Esch, wenn ich Ihre Zeitung verkaufen soll, müssten Sie mir doch den Betrieb zeigen. »Meinetwegen«, sagte Esch, stand auf und nahm das Kind bei der Hand. »Gut, gehen wir in die Druckerei.« »Wie heißt denn du?« »Marguerite.« »Une petite française.« »Bloß der Vater ist Franzose.« »Interessant. Und die Mutter?« Sie kletterten die Hühnerleiter hinunter. »Die Mutter lebt nicht mehr, der Vater war Elektriker hier in der Papierfabrik. Jetzt ist er interniert.« Huguenot schüttelte den Kopf. »Traurige Verhältnisse. Sehr traurig.« Alors tu es une petite Française, Marguerite? Das Kind schaut an ihm hinauf. Der Schimmer einer Erinnerung glitt über das Gesicht. Sie ließ Esch los, nahm den Finger Huguenots. Sie kann kein Wort Französisch. Es sind ja schon 4 Jahre her, dass der Vater interniert ist. Wie alt ist sie denn jetzt? 8, sagte das Kind. Sie traten in die Druckerei. Hier, das ist die Druckerei. Maschinen und Setzerei allein sind schon ihre paar tausend wert. Ältere Konstruktion, sagte Huguenot, der noch nie eine Druckmaschine gesehen hatte. Ein alter Arbeiter in blauer Bluse rieb mit einem Werkbündel an den blanken Stangen, ohne sich weiter um die Besucher zu scheren. So, das ist alles. Gehen wir. Komm, Marguerite. Er ließ seinen Gast einfach stehen. Huguenot sah dem Rüpel nach. Er zog seine Zigarrentasche, suchte eine Zigarre heraus, deren Deckblatt etwas ramponiert war, und brachte sie dem Mann bei der Maschine. Der Drucker sah ihn fragend an, denn Tabak war rar und eine Zigarre war immerhin ein Geschenk. »Rauchen Sie doch an«, kommandierte er. Der Mann biss, ein wenig wie ein Nussknacker, mit starken bräunlichen Zähnen die Zigarrenspitze ab und zündete an. Und weil ihm nichts anderes einfiel, fragte Huguenot, »Wie heißen Sie?« »Lindner. Dann schwiegen sie. Und Huguenot überlegte, ob er nun nicht doch gehen sollte. Als sein Finger wieder von einer Kinderhand ergriffen wurde. Marguerite. Der Lindner raucht. Huguenot lachte und öffnete die Zigarrentasche. Willst du auch eine Zigarre? Schenk mir Geld. Was? Geld willst du haben? Wozu brauchst du denn Geld? Schenk mir Geld. Ich schenke dir Pralinen. Wozu brauchst du Geld? Und obwohl Huguenot wusste, dass Geld ein sehr wichtiges Wort ist, und obwohl es ihn nicht losließ, konnte er sich plötzlich nichts darunter vorstellen und musste angestrengt nachdenken. Ich gebe dir 20 Pfennig. Wozu brauchst du Geld? Die Kleine sagte, gib, ich sag dir's. Gib, ich sag's. Gib her. Sie drängte sich aus seiner Umklammerung und zerrte ihn zur Türe hinaus. Als sie im Hof standen, war es merkwürdig kühl geworden. Huguenot hätte das kleine Wesen, dessen Wärme er eben gespürt, gern auf den Arm genommen. Es war unrecht von dem Esch, ein Kind zu dieser Jahreszeit bloßfüßig herumlaufen zu lassen. Er war ein bisschen verlegen und putzte seine Brillengläser. Erst als das Kind wieder die Hand ausstreckte und »Gib«, sagte, erinnerte er sich an die 20 Pfennig. Doch er vergaß, nach dem Zwecke zu fragen. Er öffnete die Börse und fingerte die beiden Eisenmünzen heraus. Marguerite nahm sie, lief davon, und Huguenot, allein gelassen, wusste nichts Besseres zu tun, als nochmals den Hof und die Gebäude zu mustern. Dann ging auch er. 15. Kapitel. Gödicke, der Landwehrmann. Stücke seiner Seele, versammelt um sein Ich, zum Neuaufbau. Mit dem Augenblick, in dem der Landwehrmann Ludwig Gödicke die notwendigsten Stücke seiner Seele um sein Ich versammelt hatte, stellte er dieses schmerzliche Verfahren ein. Es ist durchaus unentscheidbar, ob der Landwehrmann Gödicke eine engere oder weitere Wahl unter den Bestandstücken seiner Seele getroffen, wie viele er zum Neuaufbau seines Ichs zugelassen und wie viele er ausgeschlossen hat. Es kann bloß gesagt werden, dass er mit dem Gefühl herumging, es fehle ihm etwas, das einstens zu ihm gehört hatte. Etwas, das er zwar zu seinem neuen Leben nicht unbedingt brauchte, das er aber entbehren und dem er trotzdem den Eintritt verweigern musste, weil es ihn sonst getötet hätte. Und dass hier tatsächlich etwas fehlte, war auch leicht an der Sparsamkeit seiner Lebensäußerungen zu konstatieren. Er konnte gehen. Er konnte gehen, wenn auch nur unter Schwierigkeiten. Konnte essen, wenn auch ohne Lust. Und bloß die Verdauung, wie überhaupt alles, was mit seinem gequetschten Unterleib zusammenhing, bereitete ihm noch arge Mühsal. So ging er auf zwei Stöcke gestützt im Garten umher. So ging er auf zwei Stöcke gestützt im Garten umher. Der braune Vollbart lag abgebogen auf der Brust. Braune Augen über tiefen, mit schwärzlichen Haaren bewaldeten Wangengruben schauten ins Leere. Der Maurer Ludwig Gödicke hatte sozusagen ein Gerüst für das Haus seiner Seele errichtet, und wenn er auf seine zwei Stöcke gestützt umherging, empfand er sich durchaus als ein Gerüst mit mancherlei Stützen und Streben. Indes, er konnte sich nicht entschließen, oder richtiger, es war ihm unmöglich, Steine und Ziegel für das Haus selber herbeizuschaffen. Vielmehr war alles, was er tat, oder genauer ausgedrückt, alles, was er dachte, denn er tat ja nichts, mit dem Gerüstbau als solchem beschäftigt, mit der Ausgestaltung dieses Gerüstes, in dem es vielerlei Leitern und Verbindungen gab. Ein Gerüst, das mit jedem Tage verwirrender wurde und auf dessen Festigkeit man bedacht sein musste. Selbst Zweck eines Gerüstes, nichtsdestoweniger ein echter Zweck, da unsichtbar in des Gerüstes Mitte und doch auch in jedem einzelnen der tragenden Teile das Ich des Häuserbauers Ludwig Gödicke hing und vor Schwindel bewahrt werden musste. Leitern und Verbindungen, ein Gerüst, mit jedem Tag verwirrender. Unsichtbar in der Mitte, das Ich des Häuserbauers Ludwig Gödicke. Gar manches lässt sich bloß in Versen sagen. So sinnlos scheint es dem, der bloß in Prosa spricht. Verse entheben mancher starren Pflicht und singend lässt sich manches sagen, klagen vom Leide, das in nachtgetränkten Tagen gleich Taggespenstern aus dem Herzen bricht, gleich Heilsarmeegesängen, und man lächelt nicht, wenn sie auf Tambourins und ihren Trommeln schlagen. Sechzehntes Kapitel. Geschichte des Heilsarmee-Mädchens in Berlin, 2. So zog Marie schamlos durch viele Gassen. So zog sie hin durch Kneipen in Berlin. Die Uniform des Heils saß schlecht, der Strohhut tat nicht passen. Sie war ein Mädchen und sie tat verblühen. Und wenn sie sang, so war es ein dünnes Singen. Und sinnlos war's und dennoch trug sie Schwingen. Marie, so hieß sie, lebte in Hospizen, wo's sauer roch im grauen Korridor, nach faulem Kohl und rußgem Ofenrohr, und wo die Reinheit stank aus allen Ritzen, wo man im Sommer an den Schultern fror und alte Männer im Sprechzimmer sitzen, Gestank im Mund und von den Füßen schwitzen. Hier lebte sie, hier trat sie in das Tor. Siebzehntes Kapitel. Es geschah selten genug, dass Hanna Wendling in die Stadt kam. Sie hasste den Weg und nicht nur die staubige Landstraße, was schließlich zu verstehen gewesen wäre, sondern auch den Pfad längs des Flusses. Dabei waren es kaum 25 Minuten, und auf der Straße gar nur eine Viertelstunde. Im Grunde hatte sie den Weg niemals leiden mögen. Niemals. Selbst zu jener Zeit nicht, als sie Heinrich noch täglich aus der Kanzlei abgeholt hatte. Später gab's das Auto, allerdings nur für ein paar Monate, denn dann kam der Krieg. Heute hatte Dr. Kessel sie in seinem Einspänner zur Stadt mitgenommen. Sie machte Einkäufe. Ihr neues Kleid reichte bloß bis zum Knöchel und sie spürte die Blicke der Menschen auf ihren Füßen. Dr. Kessel, der Visiten in der Stadt absolvierte, um hierauf ins Lazarett hinauszufahren, sollte sie wieder zu Hause absetzen. Sie hatte sich mit ihm bei der Apotheke verabredet. Als sie hinkam, stand der Einspänner bereits dort, und Dr. Kessel plauderte mit dem Apotheker Paulsen. Einsilbig war sie auf dem Weg, einsilbig zu Hause. Sie verstand wieder einmal nicht, warum sie sich so sehr wehrte, für die Dauer des Krieges ins Frankfurter Vaterhaus zurückzukehren. Menschenscheu war sie. Das hatte sie auch zu Dr. Kessel gesagt. Menschenscheu. Wiederholte sie. Menschenscheu. Und während sie es aussprach, war es, als ob Heinrich dafür verantwortlich zu machen wäre. Genauso wie sie ihm vorwarf, dass der Messingmörser aus der Küche an die Metallsammlung abgeliefert worden war. Selbst auf den Jungen erstreckte sich diese geheimnisvolle Entfremdung. Wenn sie in der Nacht aufwachte, kostete es Mühe, sich vorzustellen, dass der Junge im Nebenzimmer schlief und dass dies ihr Kind sein sollte. Und wenn sie ein paar Töne am Klavier anschlug, so war es nicht mehr ihre Hand, die es tat, sondern es waren fremde, unbewegliche Finger geworden. Fremde. und sie wusste, dass sie sogar die Musik verlieren werde. Hanna Wendling ging ins Badezimmer, um den Stadtvormittag von sich abzuwaschen. Menschenscheu, seltsam. Hanna Wendling und Heinrich, Dr. Heinrich Wendling. Dann betrachtete sie sich sorgsam im Spiegel, suchend, ob dies noch ihr Gesicht sei. Sie fand es aber so seltsam überschleiert, und obwohl ihr dies eigentlich gefiel, machte sie dennoch Heinrich dafür verantwortlich. Im Übrigen ertappte sie sich jetzt öfters dabei, dass ihr sein Name nicht zur Hand war und dass sie ihn dann auch für sich so nannte, wie sie ihn vor den Dienstboten zu bezeichnen pflegte. Dr. Wendling. Dr. Heinrich Wendling. Seltsam. Achtzehntes Kapitel. Geschichte des Halsarmee-Mädchens in Berlin, 3. Ich hatte Marie, das Halsarmee-Mädchen, für einige Wochen aus den Augen verloren. Berlin glich damals, ja, wem oder was glich es? Es waren heiße Tage. Der Asphalt war weich, oftmals löchrig, nichts wurde ausgebessert. In der Wohnung, in der ich mich eingemietet hatte, waren 2 oder 3 Zimmer von jüdischen Flüchtlingen aus der Lodger Gegend besetzt. Ich konnte eigentlich niemals erkunden, wie viele es waren und wie sie zusammengehörten. Es gab alte Männer in Röhrenstiefeln und mit Schläfenlocken, und einmal traf ich auch einen, aus dessen Kaftan weiße Kniestrümpfe und Schnallenschuhe hervorschauten, wie man sie im 18. Jahrhundert getragen hatte. Mit der Zeit fing ich ein paar Worte des Jiddisch-Deutsch auf, das sie sprachen. Und wenn ich des Morgens in den Vorraum trat, der stets mit allerlei Kleidungsstücken vollgeräumt war, und indem das Dienstmädchen Schuhe putzte, sah ich öfters einen der älteren Männer am Fenster stehen. Er hatte die Gebetriemen um Stirn und Handgelenk geschnallt, bewegte den Oberkörper im Takte des Schuhputzens und, hier und da die Fransen seines Gebetmantels küssend, betete er mit rasenden, welken Lippen rasende, welke Worte zum Fenster hinaus. Vielleicht, weil das Fenster nach Osten ging. Und mit diesen Beobachtungen beschäftigt, hatte ich das Halsarmee-Mädchen Marie, obgleich ich sie mit all dem irgendwie in Zusammenhang brachte, völlig vergessen. 19. Kapitel. Leutnant Jareckis Arm war amputiert worden, oberhalb des Ellenbogens. Kuhlenbeck machte seine Sachen gründlich. Der Rest Jareckis saß im Garten des Krankenhauses, saß bei den Bosketten und betrachtete den blühenden Apfelbaum. Inspektion durch den Stadtkommandanten. Jareckis erhob sich, griff nach der kranken Hand, griff ins Leere. Dann stand er stramm. Guten Morgen, Herr Leutnant. Soweit wieder wohlauf? Zu Befehl, Herr Major. Es fehlt eben ein gutes Stück. Wo wurden Sie verwundet? Ich wurde nicht verwundet, Herr Major. Gas. Der Major schaute auf Jareckis Arm stumpf. Ich verstehe nicht recht. Gas führt doch zur Erstickung. Es gibt auch solche Gaswirkungen, Herr Major. Der Major sann eine Weile. Eine unritterliche Waffe. Gewiss, Herr Major. Die Sonne beschien die lange gelbe Mauer des Krankenhauses. Einige weiße Wolken hingen im blauen Himmel. Ich wünsche Ihnen eine baldige Genesung. Ich danke gehorsamst, Herr Major, sagte Jareckis. Danke, gehorsamst. Zwanzigstes Kapitel. Zerfall der Werte, 2. Zerfall der Werte. Vielleicht ist das Entsetzen dieser Zeit in den architektonischen Erlebnissen am sinnfälligsten. Eine grauenhafte Müdigkeit bringe ich stets heim, wenn ich durch die Straßen gewandert bin. Ich bin überzeugt, dass in keiner früheren Zeit der Mensch die architektonischen Ausdrucksformen mit Ekel und Widerwillen betrachtet hat. Das ist unserer Zeit vorbehalten geblieben. Bis zum Klassizismus war Bauen eine natürliche Funktion. Es mag sein, dass man neue Bauwerke gar nicht sah, so wenig wie man einen neu gepflanzten Baum zur Kenntnis nehmen muss. Allein wenn man sie sah, so wusste man, dass etwas Gutes und Natürliches geschehen war. So sah noch Goethe auf die Bauwerke seiner Zeit. Man mag mir einwenden, dass meine Müdigkeit und Reizbarkeit auf meine Unterernährung zurückzuführen sei. Man mag mir sagen, dass diese Zeit ihren sehr prägnanten Maschinen, Kanonen und Eisenbetonstil besitzt. Man mag mir sagen, dass erst künftige Generationen den Stil dieser Zeit erfassen werden. Nun, irgendein Stilchen besitzt jede Zeit. Selbst die Gründerjahre hatten trotz allen Eklektizismus ihren Stil. Immerhin wird niemand mehr abstreiten können, dass dem neuen Bauausdruck, möge er nun vom neuen Material oder von der persönlichen Unfähigkeit bestimmt sein, etwas abhanden gekommen ist. Ja, von ihm mit aller Bewusstheit verworfen wird und mit Recht verworfen werden muss, etwas, das ihn radikal von allen früheren Stilen unterscheidet. Das Merkmal des Ornaments. Wer das Ornament als Beiwerk betrachtet, ist sich über die innere Logik eines Baues nicht im Klaren. Baustil ist Logik. Ist Logik. Ist eine Logik, die das Gesamtbauwerk durchdringt, angefangen vom Grundriss bis zur Luftkontur. Und innerhalb dieser Logik ist das Ornament bloß das Letzte, der differenziale Ausdruck im Kleinen für den einheitlichen und einheitssetzenden Grundgedanken des Ganzen. Ob es nun Unfähigkeit zum Ornament ist oder seine Ablehnung, es bedeutet hier das Gleiche. Es bedeutet nichts anderes, als dass die architektonische Ausdrucksform dieser Zeit aufs Schärfste von allen früheren Stilen unterschieden ist. Was bleibt, ist eine tiefe Beunruhigung. Beunruhigung und Wissen, dass dieser Baustil, der keiner mehr ist, bloß ein Symptom darstellt, ein Menetekel für einen Zustand des Geistes, welcher der Ungeist dieser Unzeit sein muss. Eine grauenhafte Müdigkeit bringe ich stets heim, wenn ich durch die Straßen gewandert bin. Ach, ihn zu sehen macht mich müde. Ja, wenn ich könnte, ich würde meine Wohnung nicht mehr verlassen. 21. Kapitel. Abgesehen davon, dass das Essen im Gasthof kostspielig war und Huguenot es sich erst vergönnen wollte, nachdem er seinen neuen Erwerb gefunden haben würde, hatte er das sichere Empfinden, dass er die bevorstehende Aktion gefährden könnte, falls er dem Major allzu häufig unter die Augen käme. Also nahm Huguenot seine Mahlzeiten in einer bescheideneren Wirtschaft ein und tauchte erst am Freitagabend wieder im Speisesaal auf. Die Herren waren vollzählig beisammen. Sogar der Bürgermeister war da. Huguenot konnte sich die Namen all der Herren gar nicht merken. Er hatte sofort beim Eintreten das Gefühl gehabt, mit warmer Sympathie begrüßt zu werden, und hatte das Vorgefühl eines großen Erfolges. Das Gefühl trug nicht. Huguenot hätte die Herren mit Leichtigkeit dahin bringen können, die von Esch verlangten 20.000 Mark zu zeichnen. Aber er tat es nicht. Irgendeine geheime Angst befahl, dass alles im beiläufigen und gerade noch haltbaren verbleiben müsse. Er erklärte sich außerstande, den geehrten Herren eine größere Beteiligung als ein Drittel der in Betracht kommenden Mark 20.000, also insgesamt Mark 6.600, überlassen zu können. Er sei jedoch bereit, mit seiner Gruppe Rücksprache zu pflegen, ob sie sich statt mit der Zweidrittelmajorität auch mit einfacher Majorität von 51% begnüge, und er nehme auch gerne Vormerkung für spätere Kapitalserhöhungen entgegen, Für den Augenblick freilich müssten die Herren, so leid es ihm täte, sich mit der geringeren Summe bescheiden. Das war bedauerlich für die Herren. Ja, bedauerlich, aber es ließ sich nichts dagegen machen. Der Abend schloss mit einem Hoch auf die verbündeten Armeen und auf seine Majestät den Kaiser. Deutschland, Zweiundzwanzigstes Kapitel. Als Huguenot erwachte, griff er unter das Kopfpolster. Dort pflegte er nachts über seine Brieftasche aufzubewahren. Er hatte das angenehme Gefühl, 20.000 Mark zu besitzen. Und wenn er auch wusste, dass in der Brieftasche sich nicht einmal jene 6.600 befanden, die er erst nach dem Kauf des Boten von den ortsansässigen Herren erhalten sollte, sondern dass er nur mehr einen Rest von Mark 185 darinnen hatte, so sollte es bei den 20.000 bleiben. 20.000. Er besaß 20.000 M und damit basta. Entgegen seiner Gewohnheit blieb er noch im Bette liegen. Wenn er 20.000 M besaß, so war es ein Wahnsinn, sie dem Esch zu geben, bloß weil der so viel für sein Dreckblatt verlangte. Jeder Preis ist aufs Abhandeln eingerichtet und er wird dem Esch etwas abhandeln. Darauf kann der sich verlassen. Mit 14.000 Mark wäre die Zeitung noch immer überbezahlt und das ergebe einen Privatnutzen von 6.000 M. Man muss es bloß geschickt deichseln, damit es nicht herauskommt, dass der Esch nicht seine ganzen 20.000 bekommen wird. Es wird einem schon etwas einfallen. Und Huguenot sprang vergnügt aus dem Bett. 23. Kapitel. Dr. Flurschütz und Leutnant Jaretzky gingen vom Krankenhaus in die Stadt. Die Straße war voller Löcher und Gruben, aufgerissen von den Lastautos, die mit Eisenreifen fuhren, weil es kein Gummi mehr gab. Eine stillgelegte Dachpappefabrik streckte dünne schwarze Blechschlote in die stille Luft. Im Wald zwitscherten die Vögel. Jaretzkys Ärmel war mit einer Sicherheitsnadel an der Tasche seines Uniformrocks befestigt. »Merkwürdig«, sagte Jaretzky, »seitdem ich den Linken los bin, hängt mir der Rechte wie ein Gewicht herunter.« »Am liebsten würde ich den anderen auch noch abschneiden.« »Sie sind eben ein symmetrischer Mensch. Ingenieure haben Sinn für Symmetrie.« »Wissen Sie, Flurschütz, manchmal vergesse ich völlig, dass ich einen Beruf gehabt habe.« Dass ich wieder beim Reißbrett sitzen werde, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was meinen Sie wohl, wie viele Tote es so insgesamt gibt? Weiß nicht. 5 Millionen? 10 Millionen? Vielleicht 20, bis es zu Ende sein wird. Ende? Ich bin überzeugt, dass es nie zu einem Ende kommen kann. Das geht ewig so weiter. Dr. Flurschütz blieb stehen. Sagen Sie, Jaretzky, begreifen Sie, dass man hier so ruhig herumspaziert? Dass überhaupt das Leben so ruhig weiterläuft, während ein paar Kilometer von hier lustig drauf losgeknallt wird? Na, ich begreife manches nicht. Übrigens, vielleicht melde ich mich mit dem einen Arm nochmal hinaus. Zum Handgranatenschmeißen genügt der eine. Helfen Sie mir mal die Zigarette anzünden. Jaretzky strich den dunklen Schnurrbart glatt und durch den kühlen Torbogen betraten sie die enge, stille Gasse.